Schwarzer Sechser, Plättchen, Vierer, graues Plättchen, Einser, Zangen, links und rechts. Lalalala. Das ist das Lego-Lied. Ja. Wow! Was für ein Lego-Lied ist das? Das wird der neue Heat. Ja, es wird immer besser. You can build a buggy, drive a big tow truck. You can paint a jet ski yellow like a duck. And after all the chanivers, there ain't no trick. You just gotta do it brick by brick. Brick by brick, tick by tick. No matter how thin, no matter how thick. Papa told Mama and Laura told Nick. You can move a mountain if you do it brick by brick. Faster than a skateboard, bigger than a bike. Louder than a DJ scratching all night. Pedal to the metal, heck a Lego squeal. You're in the driver's seat when you're behind the wheel. Brick by brick, tick by tick. No matter how thin, no matter how thick. Papa told Mama and Laura told Nick. You can move a mountain if you do it brick by brick. Nochmal Hallo sagen. Für alle, die es nicht wissen, der gute Nerd hat nämlich einen Podcast auf seiner Nerd-Seite und hat dann einfach gesagt, lass doch einfach mal mit aufnehmen. Genau. Vielleicht kann man das ja als Podcast posten. Und wenn nicht, senden wir es trotzdem. Das machen wir ja schon seit immer so. Das machen wir schon immer so. Ganz egal, ob man es nutzen kann oder Leute hören es ja trotzdem. Ihr schuld. Ja, aber das mal. Ich bin froh, dass ihr schuld seid. Eine positive Schuld. Eine positive Schuld, ja. Positiv ist eine, müsste man mal als philosophisches Konzept eine positive Schuld. Eine positive Schuldfrage. Ja. So, genau. Genau. Ja, und wir schauen uns nämlich den neuen Tim Burton Film später an. Tim Burton's X-Men. Tim Burton's X-Men, genau. Der hat ja auch schon ein bisschen, ich habe ja schon mittelmäßiges bis Kritisches davon gehört. Wir schauen uns das heute mal noch an. Und in diesem Kino ist unten ein Lego-Store und das Discovery Center drin. Und deswegen können wir auch heute dahin gehen. Da werde ich mir bestimmt wieder den einen oder anderen kleineren Polybag oder von dieser Figurine-Serie. So. Was machst du da eigentlich? Ist das eine Herzoperation? Oder? Ich will den Karton, ihr seht das nicht, ich will den Karton nicht kaputt machen. Ich schneide das immer mit diesem Cutter auf. Wer weiß ja nie, ob man es nochmal braucht. Ja, früher haben wir unsere Sachen ja immer dann behandelt wie Dreck und heute ärgern wir uns drüber. Vielleicht machst du es genau richtig. Ja, genau. Wer weiß, ob ich mit 70 nicht nochmal Lego bauen will. Dann freue ich mich, dass die Schachtel noch fast intakt ist. Du kannst nichts mehr sehen und nicht mehr laufen, aber Lego bauen. Genau, das geht auf jeden Fall. Okay, also deine... Ich war jetzt schon mit Auspacken fertig. Ich musste meine Tüte nicht sezieren. Ja, ist okay. Kannst ja einfach anfangen. Ich dachte vielleicht, dass wir die Kamera noch runterschieben, wenn ja, du das kann fertig bist mit deiner Herzog. Können wir gleich machen. Ich hab's gleich. Kein Stress. Du ritzt auch gerade den Karton ein. Doch nicht. So. Zeiten noch. Ja, wir haben uns auch relativ spontan zum Lego-Bau und Stream entschieden, weil einfach auch das Wetter heute total kacke ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es saukalt. Es ist wirklich kalt. Das haben wir 8 Grad, gefühlt 5. Ja, und dann auch noch ständig irgendwie nass und Regenschauer und nee, da wir hatten uns überlegt, ob wir irgendwie was in der Stadt machen, rausgehen oder so und haben uns dann doch für Lego bauen entschieden und deswegen jetzt dieses spontane Ding. So, dann drehen wir jetzt einfach mal die Kamera von unseren beiden Flanschgesichtern weg und mal so ein bisschen runter. Achtung, nicht erschrecken. So, das müsste doch gehen, oder? Genau. Dann schütte ich mal mein Glas aus. Hui. Da ist einiges dabei. Wir haben 1, 2, 3 und große Extrateile und 3 verschiedene Anleitungen. Für 3 verschiedene Elemente, das ist auch weird. Und ein paar Aufkleber. Ich hab sonst sehr viel. Ja, du kriegst ja allein in deinem Star Wars Set auch noch richtige Sachen. Okay. So, fang einfach mal an. eigentlich habe ich ja, also das ist auch mein erstes Lego City Set, was ich mir jetzt wieder geholt habe. Okay. Also früher hatte ich echt viele. Ich hatte von dieser City eigentlich alles. Ich hatte die Tankstelle, ich hatte Feuerwehr, ich hatte Polizei, ich hatte den Flughafen. Du hast Polizei. Ich hatte Polizei, genau. Und jetzt, wo ich wieder angefangen habe, habe ich mich ja eigentlich immer nur auf Lizenz-Sachen gestützt. Mhm. Dann habe ich mir so ein bisschen das Lego Creator-Zeug geholt. Und das war jetzt das erste Lego City-Ding, weil ich war irgendwie so frustriert am Ende eines Tages, dass ich dachte, ich muss mir jetzt irgendwie, so wie andere sich essen oder Klamotten kaufen, kaufe ich mir halt Lego-Teil. Kann ich gut verstehen. Und das war das Einzige, was so ein bisschen in meinem Preisrahmen lag. Und es ist halt auch deswegen interessant, weil ich ein paar interessante Teile dabei hatte, wie zum Beispiel dieses Zeug hier. Ja, so habe ich früher auch Lego gekauft, als ich noch klein war, ob da irgendwelche coolen Teile dabei gewesen sind. Ja. Weil als Kind habe ich die Sachen ja auch einmal aufgebaut. Ja. Und damit sie einfach mal gestanden haben. Und wenn ich mich dann satt gesehen habe, hat man es auseinandergefriemelt und dann seine eigene Kreation damit gebaut. Genau. Genau. Da war man, glaube ich, als Kind auch echt noch deutlich, lockerer unterwegs, was das angeht. Ich glaube, damals war das einfach auch noch nicht so, dass man das als, also Lego ist ja heute eher Modellbau als, also diese ganzen Star Wars Sachen, die laden ja dazu ein, so wie du es gemacht hast, das auch in die Vitrine zu stellen. Ja. Und die Figuren und die Raumschiffe nochmal wieder anzugucken. Ja. Früher, weiß ich nicht, wenn man da so einen Hubschrauber hatte, okay, da hatte man einen Hubschrauber, aber man konnte da halt auch ein Raumschiff draus bauen oder ein U-Boot oder hast du nicht gesehen. Genau. Ja. Also da hat man halt auch viel mehr und wahrscheinlich auch viel früher einfach rumprobiert und hat vielleicht an den bestehenden Objekten dann auch einfach irgendwie dran gebaut und war dann halt auch von den, weiß ich nicht, Comic- und Zeichentrickserien irgendwie inspiriert und hat versucht, da irgendwas zu machen, auch wenn es vielleicht am Ende nicht so aussah, man hatte ja die Fantasie. Und es gab noch nicht allzu viele Lizenzdinger, als ich klein war. Gab es überhaupt Lizenz in den Anfang der 90er schon, so richtig Lizenz? Ich meine nicht, glaube oder? Auch nicht. Also wirklich, dass man... Nee. Das ist ja erst mit Star Wars, glaube ich, so richtig angefangen. Ja. Ich habe die Banditin, die Bankräuberin gleich, die hat hier... Das ist auf jeden Fall was ich vorher noch nicht kannte, so ein Rucksack. Okay. Und da ist das Geld drin. So ein einzelner. Ja. Cool. Schaut auch... Eine Gaunerin. Ja. Du bist auch diese Catwoman-Figur, die es ja auch gibt. Genau, so einen ähnlichen Gesichtsausdruck hat sie. Was mir gut gefällt, ist, dass die, dass der Oberkörperprint nicht so pseudo-tailliert ist. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Mhm. Das finde ich total furchtbar. Ja. Und das ist hier halt nicht der Fall. Ich hab mit der zweiten Hälfte angefangen. Ich habe mich gewundert, wie kann das sein, dass ich hier erst den Kopf habe und ist der nächste Schritt das. Was hab ich verpasst? Irgendwas. Wahrscheinlich muss ich auf der Rückseite das weiter machen. Ja. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal den Water Scooter. Was schon mal cool ist. Ich meine, ich hatte früher auch mal einen Water Scooter gebaut, weil ich hatte mir damals als erste eigene Spielkonsole, die ich von meinem eigenen hart ersparten Geburtstagsgeld mir gekauft habe, den Nintendo 64 geholt. Und was war natürlich das eines der ersten geilen Spiele, die ich mir da geholt habe? Mario? Wave Race. Aber fand ich ja immer furchtbar. Diese Sportspiele habe ich ja nie einen Bezug zu gehabt. Damals habe ich noch mehr Sportspiele gespielt. Heutzutage ist es bei mir sehr ähnlich. Ja. Und Wave Race war halt echt geil, weil es gab halt, was das angeht, kaum irgendwie mal was ähnlich war. Also hier so Jetski fahren und dann hatte das halt echt so krasse Wellenphysik. Das hattest du halt vorher noch nie in einem Videospiel gesehen. Das war sehr beeindruckend. Und da war ich so fasziniert davon, dass ich das irgendwie Lego-mäßig auch nachbauen wollte. Deswegen weiß ich, dass also diese Unterteile hier, die man sieht, die habe ich damals ganz viel genutzt für alles Mögliche, was irgendwie das Fahrzeug war. Haben wir denn schon Zuschauer? Sieht nicht so aus, oder? Nee. Ist egal, wir senden ja die ersten paar Jahre bei Nerd haben wir ja auch für uns selber gesendet. Ja. War uns auch egal. Eben, man muss ja auch einfach anfangen. Und ich meine, das ganze Lego-Bau-Ding ist ja auch wirklich... von meiner Seite aus so, ich würde es eh machen und halt einfach die Kamera drauf und red ein bisschen dazu. Also ich habe ja auch relativ null Anspruch, dass es überhaupt jemand aktiv mit. Ich freue mich immer total, wenn irgendwie eine oder zwei Personen dann da sind und sich das angucken und vielleicht sogar dann noch was sagen. Ursprünglich hatte ich ja mal die total abgefahrene Idee, dass ich gesagt habe, wir können ja zusammen gleichzeitig bauen und die Leute, die dann im Stream zugucken, schicken wir dann am Ende vielleicht ein Foto von dem, was sie auch gebaut haben. Das ist leider noch nicht passiert. Okay. Da war ich vielleicht so ein bisschen zu naiv. Ja, wir haben auf jeden Fall auf meinen Repost schon mal ein paar Reaktionen bekommen. Vielleicht schalten da jetzt mal ein paar Leute ein. Ja, das Ding ist, vielleicht zeigt er ja auch nur die Zuschauer ein, die hier auch registriert sind. Vielleicht gucken ja Leute zu, ohne dass sie bei Hitbox einen Account haben. Das weiß ich ja nicht. Wenn ihr hier zuguckt und das jetzt hier gerade seht, dann pingt uns doch mal bei Twitter an. Damit wir wissen, ob nur für... Wo seid ihr, Leute? Und auch ein bisschen, um den Technikcheck zu machen, weil es bei uns genau hier in der Ansicht immer so ein bisschen ruckelt. Und ich weiß, dass das auch bedeutet, dass der Ton manchmal ein bisschen ruckelt und das wäre kacke. Und dann meistens hilft es dann, wenn man einfach den Stream kurz pausiert und neu startet. Aber das müssen wir halt wissen. Das sehen wir ja von außen nicht. Also von innen sehen wir nicht, wie es außen ist. So. Ich denke da jetzt nicht drüber nach, das macht meinem Kopf nur wieder Aua. Aua, aua. Gestern Abend und heute früh haben wir uns das aktuelle Beards angeguckt. Oh ja. Auf Rocket Beans. Das war richtig gut. Mhm. Auch wenn es diesmal keinen Totalausfall von dem Spielleiter gab. Aber du sagst das so, als wenn das schade wäre. Naja, so ein bisschen witzig war es ja schon. Es war anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist, weil es auch so lang ging dann noch. Ja. Also, wenn das nur die letzte halbe Stunde gewesen wäre, aber das ging ja schon wirklich über. Das waren so zwei Drittel irgendwie der ganzen Sendung, ja, so dann komplett aus dem Rahmen fiel, ja. Jetzt hier die Beinchen von dem Säbelzahntiger. Ich hasse das immer, wenn man so viele Sachen dann mehrfach nacheinander machen muss. Weil man viermal das selber macht. Ja, also die Beinchen sind natürlich alle identisch, ist ganz klar. Ja. Aber die haben auch so viele Einzelteile übereinander, ne? Ein orangen Einser, einen schwarzen Einser, dann noch ein Einser Kubus und noch eins mit Loch und dann oben noch ein Ding drauf. Noch so ein Nupsi und da noch hier und da. Ja, und das, genau. Und das, bla. Ein bisschen zu weit überstehend. Ich dachte, du bist keine Perfektionistin. Bin ich auch nicht, aber ich meine, es muss ja trotzdem hübsch aussehen. Nee, gar nicht, aber wenn es dann später irgendwie nicht hier reinklickt, ja, weil das weil der Aufkleber übersteht, dann funktioniert ja einfach der Bau nicht. Mhm. Deswegen. Stimmt. Ich habe es auch auf die falsche Seite geklebt. Und verkehrt drum. Wenn, dann wenigstens richtig falsch. Ja, ich habe statt auf die rechte Seite auf die linke und verkehrt drum. So. Das ist mir jetzt egal. So viel Individualität lasse ich mir jetzt. Du hast schon gesagt, du baust seit Ewigkeiten Lego. Mhm. Wie war das bei dir? Auch am Anfang hast du neue Sachen bekommen oder gebraucht und warst du dann eher so von Anfang an nur Lego oder warst du auch, also weil bei mir war es so, ich habe erst Playmobil und dann so graduell eher ins Lego und habe lange aber auch parallel beides gespielt. Also ich habe Playmobil nie gespielt. Ich fand Playmobil persönlich auch immer doof, weil bei Playmobil ist halt alles vorgegeben und du kannst dann zwar mit den vorgegebenen, also mit dem Polizeiauto oder keine Ahnung, mhm, dann damit zwar Geschichten spielen, aber du hast keine Möglichkeit, das nochmal zu ändern. Mhm. Und ein Polizist ist ein Polizist ist ein Polizist. Ja. Und oder Feuerwehrmann, keine Ahnung, oder Frau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, dass es doch mehrere Geschlechter. Damals gab es halt Polizei. Ja, doch wohl. Ja. Playmobil war, glaube ich, relativ früh auch mit verschiedenen Geschlechtern, doch. Ich glaube auch. Nee, und also für mich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich als Kind selber Duplo hatte. Das hatten, glaube ich, meine jüngeren Brüder dann eher. Aber ich habe sehr früh Lego bekommen und auch alles durcheinander. Mhm. Und kann mich auch erinnern, dass ich sehr jung meine Lego-Eisenbahn gekriegt habe. Die habe ich auch bis heute. Boah, du hattest hast eine Lego-Eisenbahn? Ja, die habe ich auch noch bei mir zu Hause, Alter, rumstehen. Die steht da bei mir im Regal. Also wenn ihr mal Fotos von meinem Nerd-Regal seht, da steht die Lok auch noch. Die habe ich da aufgebaut drinstehen. Die habe ich also damals bekommen, weiß ich noch, da waren meine Großeltern, waren, glaube ich, im Urlaub. Und mein Vater ist dann mit mir ins Haus meiner Großeltern gefahren. Und dann stand dann dieser riesige Karton mit dem Bahnhof und Güterwaggons. Oh. Nee, Bahnhof gar nicht, das Bahnhofsgebäude nicht, aber eben diese Rundbahn, die man hatte, ja, mit dem Trafo. Und genau. Da war dann eben die Lok und dann drei Waggons, glaube ich, drei Güterwaggons und dann noch ein kleiner Gabelstapler dabei und noch irgendwie zwei Kartons mit Schienen. Also eine lange Strecke und nochmal mehr, die Weichen, die gab es, glaube ich, dann nochmal dazu. Krass. Und das habe ich dann irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich mir irgendwann, ich habe mich dann aber, was ich selber mir gekauft habe, dann irgendwann auf diese ganzen Weltraumsets eingeschossen, Roboter und Raumschiffe, und habe mir die Sachen dann auch selber geholt. Ich hatte dieses große Insektenraumschiff mit diesen Fiberglas-Dingern oder Plastikdingern, wo dann auch so ein kleiner Motor drin war, der so eine Leuchtdiode in mein Rot geschickt hat. Das hat Geräusche gemacht, das volle Programm. Da war ich so 12 oder sowas und dieses riesige Insektenraumschiff dann geil bei mir im Zimmer stehen. Perfektes so. Timing für sowas. Ja. Und ich hatte eine Ritterburg, hatte ich, die fand ich auch sehr cool, weil da war dann so ein Ja, so eine Drehtür, hätte ich fast gesagt. Ja. Da kommt man halt drüber, war ein Skelett dahinter. Ah, ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich ja an diese Burg. Nee, also Playmobil habe ich dann immer bei Freunden gesehen. Ja. Und fand es dann immer doof, weil, wie gesagt, das stand dann da rum und dann hattest du da ein Boot. Hm. Das war dann ein Boot und bei Lego hatte ich ja eben schon mal gesagt vorher, du konntest es halt umbauen zu einem Raumschiff und hast du nicht gesehen und warst nicht darauf beschränkt, was es mal gewesen ist, sondern wenn du Bock hattest, das zu was anderem zu machen, hast du das zu was anderem gemacht. Ja. Was ich halt am Playmobil immer cool fand, war, dass du halt sofort loslegen konntest, wenn du irgendwie spielen wolltest. Also bei Lego war es halt, war das Bauen an sich eigentlich schon das Spielen und du hast dann am Ende gar nicht mehr wirklich irgendwelche Stories gespielt, wenn du es gerade gebaut hattest. Da war es dann eher so, dass ich die Sachen dann, wenn ich sie an einem Tag gebaut habe, am nächsten Tag bis zum nächsten Tag stehen gelassen habe. Ja. Und dann habe ich halt damit gespielt. Aber da habe ich dann halt immer, da kam dann irgendwann meine Mutter und sagt, räum mal dein Lego auf! Und dann musste ich halt alles wieder zusammenbauen und in die Kisten schmeißen und deswegen, manchmal hatte ich halt einfach auch Bock, nur meine Geschichten zu spielen. Da war natürlich Playmobil ein bisschen praktischer. Auch deswegen, weil ich unterschiedliche Sachen hatte. Also während ich bei Lego, wie gesagt, mehr City-Sachen hatte, ja, hatte ich bei Playmobil halt vor allem Western. Ganz okay. viel. Western und auch Ritterburg. Und die, da hatte ich halt auch, ich hatte die alte Ritterburg habe ich gehabt mit Zugbrücke und so. Und da habe ich dann halt einfach das Ding schnell zusammengesteckt und hatte sofort meine Geschichten spielen. Deswegen finde ich jetzt Playmobil nicht schlecht, weißt du? Aber klar, ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Altersfrage. Wenn du irgendwann kommst du halt auch in den Bereich, wo du dich kreativ ausleben willst. Vielleicht ist, oder ist es vielleicht auch ein bisschen eine Typenfrage. Manche Menschen sind einfach, was ihre Ingenieurskunst angeht, vielleicht nicht so, dass sie sagen, ich will da jetzt mir Großes überlegen, sondern die wollen halt einfach nur spielen. Ja, ich glaube, dass also bei uns war es tatsächlich so, du hattest Leute, die entweder Lego gebaut haben oder Playmobil. Es gab ganz wenige, die beides hatten. Okay. Weil die Eltern dann unter Umständen noch anders geprägt waren. Also ja. Ich hatte auch, das war so mein erster Kontakt mit Lego, teilweise noch die Lego-Steine meines Vaters. Ja. Die sahen auch ganz anders aus als meine, also die ganz normalen Hausbausteine. Ja. Die hatten noch eine ganz andere Farbe und waren ein bisschen grob. Grob halt einfach, das Plastik war noch ein anderes, weil die passten zu meinen Lego-Steinen. Mhm. Aber damit habe ich eben angefangen und dann kriegte ich nach und nach eben auch diese, ja, diese Bausets und so. Und ich weiß auch, dass meine Oma immer lange dann auch mir gesagt hat, na, früher mussten immer Opa und Papa dein Lego aufbauen, weil da hatte ich nie Geduld für. Bin halt ein sehr ungeduldiges Kind gewesen und ja, bin heute noch relativ ungeduldig, was mich gerade an diesem Karton auch total nervt. Ja, wenn es nicht so total sauber filetiert ist, ist es auch nicht so schlimm. Es kommt. Also man sieht es dann nicht, wenn es dann wieder eingepackt ist. Genau, ist nicht so, das stimmt, ist die Hauptsache. Ja, na, guck. Super. Na, guck. Dann mache ich hier mal so ein bisschen Platz. Ich kann ja hier meinen Säbelzahntiger einfach mal hier vorne hinstellen. Genau. So. Ja, ich glaube natürlich, das hat viel auch mit Verfügbarkeit von Geschwistern und Freunden und was haben die Eltern so. Da ist natürlich auf jeden Fall okay. Zwei Tüten. Da kommt noch mehr. Da kommt die dritte, siehst du? Da auch die drei. Und noch eine vierte? Nein, nein, das ist der Katalog, hätte ich fast gesagt, die Anleitung. Ja, aber wenigstens alles in einem. Dadurch, dass ich ja einen großen Bruder habe, war das zum Beispiel so, dass ich halt auch viel von ihm bekommen habe. Wichtig ist, dass man beim Auspacken auch dieses Gesicht macht. Immer schön grinsen dabei. Jetzt habe ich es ganz falsch gemacht. Man hätte auch den Karton so ausschütten müssen. Oh, ja, Mann. Gott. Also jetzt schon alles wieder vorbei. Einpacken, ja, falsch gemacht. Ja. Oh. So, ich habe schon den ersten Teil fertig. Hier habe ich die Räuberin auf dem Jetski. Und der Jetski kommt jetzt hier rein. Und hat hier hinten nämlich noch so ein Drehelement. Und jetzt kann ich die. Naja, man sollte es vielleicht eben ehrlich machen. Sah aber gut aus. Ne? Das wird der neue James Bond-Film. Ja. James Bond 000. 000. So, ich mach's mal eben, ehrlich. Sehr gut. Sehr hübsch. Bisher auf jeden Fall sehr einfach zusammenzubauen. Das ist eine schlechte Sache. Hier habe ich auch schon Kleinteile. Ich guck mal zu deinem. So, dann mach ich das auch. Ich habe hier jetzt hier noch so kleine Tütchen da drin. Noch mehr kleine Tütchen, ich weiß gar nicht, muss man die auch erst dann aufmachen, wenn die sagen, mach das auf, oder? Nee, die machst du alle auf einmal auf, okay. Wenn die in einem der größeren Sachen drin sind. Als ich nämlich klein war, war das Lego immer noch in einem großen, riesigen Sack, alles zusammen. Ja. Da hat man sich wirklich tot gesucht, das war ganz schlimm. Also die Idee, das jetzt in unterschiedliche nummerierte Teile, Pakete zu platzieren und dann vielleicht die kleinen Teile auch nochmal ein bisschen extra, finde ich eigentlich echt gut, muss ich sagen. Wobei, was die Lego-Eisenbahn angeht, habe ich wahrscheinlich davon profitiert, dass mein Vater auch eine Modellbahn hatte. Ja. Jetzt nicht unbedingt groß irgendwo im Keller, sondern richtig schöne aufgebaute, sondern der hatte einfach eine, ich weiß nicht, was für ein Format das war. Das war auch eher ein Spielzeug als etwas anderes. Aber da war seine Begeisterung wahrscheinlich mit aufgegeben und ich habe ja so mein ganzes Nerdtum mehr oder weniger von meinem Vater geerbt. Mhm. Was so ziemlich das einzige Gute ist, was ich von ihm geerbt habe. Ansonsten nur schlechte Eigenschaften. Ach, jetzt. Naja. Guck mal, der hat so ein bisschen eine Flauze. Erinnert mich an den Steinbrecher damals auf der Lego-Insel. Ja. Das Videospiel. Kennst du das, das Computerspiel? Das Lego-Computerspiel? Ja. Ich habe noch kein einziges von denen gespielt, ehrlich gesagt. Ja, das war auch so. Damals gab es eben dieses Lego-Insel-Computerspiel. Da war man Pepper. Pepper Pepperoni hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Und die Eltern hatten auf der Insel halt so eine, da haben wir auch bei Nerdland schon mal drüber gesprochen, yeah. So eine Pizzeria. Und da musste man halt auf dem Skateboard halt Pizza über die Lego-Insel fahren. Und dann konnte man sich selber ein Go-Kart bauen und dann in die Insel reinfahren. Und finde den ersten Stein nicht. Den Stein des Anstoßes. Es geht schon los. Sieht alles gleich aus. Was ist denn der erste Stein, den du brauchst? Ja, dieser Nupsi und dann den Vierer. Achter. Diesen Nupsi? Oh, der ist ja grau. Ich dachte, der wäre schwarz. Und den? Ja. Nee, du, also ich... Aber auf Klo kann ich allein. Ich habe mich schon so oft echt peinliche Minuten damit durchgequält, in einen viel kleineren Haufen reinzustarren. Wo ist dieses Teil? Es ist manchmal nicht so. Ja, weil das ist ja Anthrazit hier. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Ich dachte, das ist schwarz gehalten. Genau, weil die Farben in der Anleitung halt ganz häufig nicht den Farben entsprechen, die du als Steine hast. Genau. Das finde ich echt immer noch. Und das, ich meine, hallo, wir sind halt im digitalen Zeitalter 2016, Photoshop und was weiß ich nicht alles. Kriegen die das nicht hin, die Farben eins zu eins hin? Weil ich weiß ganz oft nicht, ist es jetzt grau oder ist es so ein braun? Oder also manchmal ist es echt ein bisschen doof. Das ist ein Leid. Aber es ist schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin. Weil nein, bei weitem nicht. Definitiv nicht. Jetzt habe ich es ganz verkehrt gemacht. Moment, wie muss das denn jetzt so? Der muss weg. Scheiße, bräuchte den wieder 7-mal. Ich habe einen Safe gebaut. Was ist das andere? Ich glaube, ein Bunsenbrenner. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Flammenwerfer oder ein Bunsenbrenner ist, aber es sieht wie eine Mischung aus beiden aus. Bunsenwerfer. Flammenbrenner. Das war damals, als wir dann den ersten Chemieunterricht kriegten, unser Lehrer sagte, das ist ein Bunsenbrenner. Und wir so, Busenbrenner. Bunsen. Entschuldigung, ich hab selber gedacht. Früher. Ja. Als Kind war man noch ein bisschen einfacher zu unterhalten. Ja. Aber ich glaube, ich baue da noch den anderen in den Helikopter, dann habe ich gleich zwei Helikopter. Häufig ist es auch echt tricky, weil man aufpassen muss, dass man das hier nicht übersieht, hier mit dem Umdrehen, und dass man auch weiß, in welche Richtung man drehen muss, weil das Symbol ist immer das gleiche. Egal, ob das heißt auf den Kopf drehen oder rechts rum oder links rum. Das, da muss man aufpassen. Ja, ich habe eigentlich echt Bock mal auf so ein Lego-Spiel, aber irgendwie habe ich mich noch nicht damit überwinden können, da auch mal Geld für auszugeben. Ja, das war halt weit vor der Zeit, die man heute hat. Heute hast du ja Lego Star Wars und Lego Batman und hast du nicht gesehen. Das war früher, waren das ja noch einzelne Lego-Spiele, also weit vor dieser Telltale-Zeit. Ja, und sah halt auch noch anders aus. Anders aus, aber für die Zeit war die Grafik gut. Funktionabel. Ja. Also war jetzt nicht... Ja, ich würde fast sagen, es war damals das Beste, was hättest machen können mit so einem Lego-Spiel, was auch wahrscheinlich, wenn ich mich nicht täusche, wahrscheinlich von Lego irgendwie selber entwickelt wurde. Und ich glaube, die Firma hieß damals Lego Interactive oder sowas. Genau. Ich weiß nicht, ob das eine externe Firma gewesen ist, aber... Aber definitiv halt nicht sowas wie jetzt ein Telltale ein Activision oder sowas, die das für die entwickelt haben. Und dann gab es ja den... auch ein Programm, das hieß Lego Creator, also genau wie die Spieleserie, Spielzeugserie heute heißt. Und da konnte man dann wirklich, zumindest war das die Idee, dann eigene Sachen bauen und dann auch in so einer Welt, also wie so ein virtuelles Lego bauen. Ja. Das hat am Anfang auch ganz gut Spaß gemacht, aber man hätte dann, wenn man das gewollt hätte, das Ding noch irgendwie programmieren können. Und es gab in dem Spiel vorgegeben halt einen Roboter, der durchs Bild gelaufen ist und halt eben, der man auch steuern konnte. Und die Autos, die man gebaut hat, konnte man dann auch steuern. Das war halt ganz witzig, aber hat sich nicht wirklich gut spielen lassen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil Kameraführung und Maussteuerung und all das. Und mal ganz ehrlich, wieso will man virtuell Lego bauen? Das ist halt irgendwie auch irgendwie so. Das, ne? Ja, heute gibt's sowas Ähnliches auch noch, aber das ist dann eher so, dass du dir deine eigenen Anlagen bauen kannst. Die heutigen Lego-Spiele sind ja keine Lego-Bauspiele mehr. Nein. Also du hast dann zwar diese Steine, die du irgendwie umformen musst, aber da baust du ja nicht mehr wirklich was da ist. Dann drückst du einen Knopf und dann bauen die irgendwas für dich. Mm, eben. Weil damals, als ich das erste Lego Star Wars gespielt habe, was glaube ich auf irgendeiner PlayStation kam, das war schon echt cool. Und dann gab es ja auch noch hier wie dieses Rennspiel Lego Racers, das war auch cool, weil da konnte man wirklich sein eigenes Auto zusammenstellen. Ja. Ja, also ich meine, eigentlich ist es ja auch, bietet sich sowas wie dieses Racers total an als Spiel, weil ich meine, wenn du überlegst, so wie Mario Kart oder so oder andere Rennspiele, wo das auch immer integriert ist, dass du dir dein eigenes Auto bauen kannst oder dein Go-Kart oder so, liegt das ja eigentlich total nah, ne? Eigentlich ist es ja auch witzig, dass die jetzt irgendwie über andere Medien jetzt wieder zurückkommen, ne? Du hattest jetzt den Lego-Film. Mhm. Wo auch eigentlich total jeder Buff war, wie gut der war. Total. Damit hat irgendwie keiner gerechnet. Wobei, die hatten den Superhelden-Bonus, ne, weil die dann auch die ganzen DC-Helden mit da drin hatten. Die haben einen großen Teil eingenommen, Batman auch. Ja. Also ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass das ein Teil gewesen ist. Dann natürlich auch die Lizenz. Hier der Millennium Falcon, der in einer Szene durchs Bild geflogen ist. Ja, klar. Herr der Ringe. Genau. Aber die haben halt eben... Und das war das, was mich überrascht hat und auch überzeugt hat schlussendlich. Ja, einfach dieses Gefühl des Lego-Bauens eingefangen, was halt jeder gut nachvollziehen konnte, der dann der früher einfach selber mal 5 Minuten sich mit Lego beschäftigt hat. Alter, mein Fuß ist derartig eingeschlafen. Oh, fuck. Ja, das ist so, ne? Früher saß man stundenlang am Boden und hat rumgebaut, aber man hat sich vielleicht auch mehr bewegt, ich weiß es nicht. Da war halt noch nicht so alt und knöchern. Ja, so alt und knöchern bist du auch noch nicht. Du bist ein halbes Jahr knöcherner. Ja, und in den wenigen Tagen steigt der Count und ich level schon wieder ab. Schlimm, schlimm, schlimm. Du hast dich verskillt. Ja, oh, hab ich mich verskillt. Meine Fresse, wenn ich da nochmal resetten könnte und auf den Anfang springen würde, dieses Spiel würde ich nochmal von vorne anfangen. Ja. Das mache ich ja bei wenigen Rollenspielen, da ziehe ich das dann durch, aber ja. ja, auf jeden Fall haben die die hatten ja auch damals schon ihr Lego Dimensions, glaube ich, draußen. Das Spiel, wo ja, genau. Und da hatten die natürlich dann auch schon viele Lizenzen dafür. Aber ich glaube, die waren selber auch überrascht ein bisschen, dass der so gut ankam, weil ich glaube, der Lego Batman Film, der ja jetzt kommt, der war nicht geplant. Ich glaube nicht, dass der geplant war, aber bevor der so angeschlagen ist. Die hatten bestimmt die Idee schon und haben gesagt, wenn das ein Erfolg wird, dann schon, aber ich glaube nicht, dass der schon alles in Sack und Tüten war, bevor der andere sich als Erfolg gekennzeichnet hat. Und Batman ist halt wirklich die Figur, ne, mit seinem Lied und all das. Ja. Darkness, no parents, continue darkness. Ja, ich meine, sieht man ja auch, dass das so ein bisschen das Highlight der in dem Jahr laufenden Oscar-Verleihung war, die ja sonst furchtbar dröge und langweilig war. Und dann kam dieser Song mehr oder weniger live performt. Von Will Arnett mit einer Gitarre im Batman-Kostüm. Yeah. Das war großartig. Das ist wirklich auch eine Rolle, sag ich mal, die ihm sehr gut steht. Dieser übertriebene Persiflagen-Batman. Ich glaube, als echter Batman wäre er nicht so der Hit. Nein, also ich meine jetzt auch, wenn er eine animierte Serie zum Beispiel oder so sprechen würde, die ernst sein soll. Nein, oh Gott, Will Arnett und Ernst auf keinen Fall. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Nein. Aber dieser witzige Lego Batman ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin gespannt, wie der Film wird, ehrlich gesagt. Also von dem Trailer, also ich bin da sehr skeptisch dran gegangen und den Trailer halt gesehen und auf einmal merkst du, dass da Leute am Werk gewesen sind, die sich mit den Comics auskennen. Ja. Das ist ja mal das Traurige bei den Comicfilmen, dass da Leute sitzen, die einfach keine Ahnung von den Comicgeschichten haben und nur irgendwie versuchen, das auf so ein Massenpublikum auszurichten. Ja. Dann hat da keiner was von, leider. Nein. Ja, aber das Gefühl hatte ich eben auch, wie Robin dann reinkommt, so dieser Nerd da, auch ein ganz anderer Robin, den es so nie gegeben hat, aber egal. Ja, das macht ja das Ganze auch nochmal interessant, weil wenn einfach nur die Sachen gezeigt werden, die schon jeder kennt, dann ist es auch uninteressant. Und das muss ja auch irgendwo einen Kontrast zu dem DC Cinematic Dings da Universe. Das muss ja vor allem auch kinderkompatibel sein. Genau, das ist ja eben. Das, was, ne? Also das ist ja eine ganz andere Zielgruppe. Trotzdem glaube ich, dass es eben auch wie der Lego-Film selber so ein All-Ager wird. Ja, das definitiv. Und da gehe ich ganz von aus, weil das ganz fest von aus war. Das haben sie ja bei dem Lego-Film auch hingekriegt, mal so ein bisschen tongue-in-cheek, so ein paar Kommentare drauf gewesen sind. Ja. Wie fandst du denn bei dem Lego-Film, dass es am Ende noch diesen Realfilm-Anteil gab? Das haben ja, da gab es doch einige, die es nicht so cool fanden. Ich fand die Idee selber, man hat's ja. Ich fand's nicht schlimm. Mhm. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte vor allem diesen Part nicht gebraucht. Emmett, der Charakter. Ja. Dass er dann sich da noch bewegen kann und da noch Einfluss hat. Das wäre allein, dass er das Bewusstsein da erlangt hat, war ein bisschen unnötig. So wäre es nämlich ja in der kompletten Vorstellung des Jungen geblieben. Ne? Genau. Damit hätte ich leben können, also dass er eventuell einen Blick da reinkriegt durch was auch immer. Okay, aber dass er sich da noch bewegen kann und rumhüpft. Fand ich ein bisschen schief. Das hat mir den Film aber nicht kaputt gemacht. Also einige Leute haben dann auch gesagt, nein, das ist alles vorher kaputt gemacht. Aber es wurde im Film selber ja auch angedeutet. Es gab ja immer mal wieder so, also alleine wie dann irgendwann dieses obere Teil von dem Haus weggeflogen ist und dann macht einer so das hat ja darauf hingedeutet, dass da jemand spielt. Und die ganze Handlung war ja auch so und dann aus dem wieder heraus motiviert und noch ein anderes Setting da reingejagt. Das war halt insgesamt sehr meta. Nicht helfen, ich kann das alleine. Okay. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Ich bin halt gespannt, ob der Batman-Lego-Film das alleine auch hinkriegt oder ob das durch die Fokussierung dann auch wieder dieses eine Superhelden-Ding es vielleicht dann so ein bisschen zu wenig Abwechslung gibt, weil ich glaube, davon hat das schon auch profitiert. Und ob da dieses Lego-Bau-Feeling wieder so aufbrauchen kann. Und ob sich's auch da nochmal irgendwie in die Realwelt spiegeln, dass es dann auch wieder nur irgendwie. Das haben sie einmal gemacht und ich glaube, die haben die Kritik auch verstanden und werden es nicht nochmal machen. Ja. Weil es hat halt. Da ist also ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn es in der realen Welt wirklich nur Vorstellung gewesen wäre von dem Jungen, um das zu verarbeiten, mit seinem Vater, diese problematische Geschichte und dieses Verhältnis mit ihm. Das hätte ich besser gefunden, weißt du? Wenn das so geblieben wäre. Ich hätte Will Ferrell in dem Film nicht gebraucht, weil ich kann den einfach nicht mehr haben. Ich kann den Typen nicht mehr sehen. Ja, das wird dir zu. Ich fand den nie wirklich witzig. Ich glaube, das ist so das Ding. Ich fand auch diese Anchorman-Filme nicht witzig, die irgendwie cool sind. Okay, ja. Na dann. Also, wobei er ja in dem Lego-Film jetzt nicht so unbedingt. Nee, aber ich brauch den einfach als Schauspieler einfach nicht. Das ist irgendwie so ein. Die Rolle hätte wirklich jeder andere auch machen können. Warum haben sie dann eben Will Ferrell damit? Ich habe erst was ganz Wichtiges gebaut, eine Kaffeemaschine. Sehr wichtig. In blau, in schickem Roventa-Blau. Roventa. Und eine Metropa-Duschhaube. Ganz wichtig. Ja, deswegen, also ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Nee. Aber es gibt ja auch einen zweiten Lego-Film, ne? Mhm. Der ist ja auch noch angekündigt. Genau. Da wird ja dann auch interessant sein, wie sie da die Geschichte fortsetzen oder ob das dann wieder was völlig Eigenes ist. Und was ich ja auch ganz witzig finde, ist ja, dass dieses Regie-Duo, die den ersten Lego-Film gemacht haben, ja jetzt den dritten von den Haupt-Star-Wars-Filmen. Dann auch den Haupt-Star-Wars-Film? Soweit ich das verstanden habe, ja. Okay. Ja, die machen ja auch diese 21-irgendwas-Suite-Filme, sind glaube ich auch von denen, ne? 21 Jump Street? Ist glaube ich auch ist von denen. Ja. Das weiß ich gar nicht, die habe ich auch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe gedacht, vielleicht sollte ich da mal reingucken, weil da gibt's ja demnächst dieses großartige Crossover mit den Men in Black. Wo ich erst gedacht habe, bitte mach das nicht, das kann doch nur ein Scherz sein. Und nein, es ist leider kein Scherz. Es wird tatsächlich gemacht. Also Men in Black braucht doch heutzutage auch keiner mehr, oder? Vor allem nicht in Kombination damit. Also das passt ja überhaupt nicht zueinander. Ja, ich frage mich auch, was ist so... Wie passt denn das... also... Eben, genau. An der Idee her schon. Habe ich mich schon wieder verbaut. Ist ja furchtbar. Verbaut und zugenäht. Verbaut und zugenäht. Jetzt haben sie wieder ausgeschaltet. Hast du mal ausgeschaltet? Nein, da unser Zuschauermensch ist weg. Oh, naja, vielleicht haben wir nicht die richtigen Sachen gebaut. Wir sind schlecht. Wir sind schlechte Bauer. Vielleicht sind wir auch keine guten Unterhalter. Oder das, aber das ist mir ja egal, ich mach das ja für mich. Für die Zuschauer ist es ja nur Bonus. Na eben. Und jetzt mache ich, also wir haben ja auch, als du das letzte Mal da warst, haben wir ja auch Lego gebaut. Genau. Und da hatten wir ja auch keine Kamera. Und wir hatten auch Spaß. So. Wir können auch ohne Alkohol Spaß. Genau. Ne? Spaß ohne Alkohol. Was? Was auch immer. Wir können auch ohne Dings haben. Ja, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwo. Entweder habe ich das Teil in die Gegend geschossen oder ich habe es wirklich falsch gebaut. Ich muss mich anders hinsetzen, ansonsten fällt mir gleich das Bein ab. Dann bring dich doch in eine seitliche Lastive. Das möchte keiner, dann schalten alle. Dann schalten die nicht da sind, auch noch ab. Für die nächsten paar Male auch. Da verlierst du alle. Da schalte ich nie wieder ein, da habe ich furchtbare Dinge gesehen. Könnt ihr anziehen? Ich nehme jetzt einfach das Graue, weil es kommt auch später keins mehr vor. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Falsches genommen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das habe ich letztens von jemandem gehört, dass Teile fehlen oder falsch sind. Sogar. Es kommt sehr selten vor, aber es gibt auch Sets, die du neu im Laden kaufst und dann fehlt was. Das musst du natürlich dann reklamieren. Aber wer macht das schon? Ja, die Leute dafür viel Geld ausgeben. Stimmt doch irgendwas nicht hier. Hier sieht es aus, als wäre das auf einer Ebene. Ich finde diese Konstruktion hier, ich meine, muss jetzt in die Kamera halten, guckt ja keiner zu. Hier diese Konstruktion hier mit diesen Hebeln ist ganz cool. Aha. Weil das, was du da als Sprühflaschenaufsatz hast, glaube ich, ist hier eben der Hebel. Ja, da zeigt sich halt wieder, wie vielseitig dieses Ding ist. Ja, das ist hier die Kaffeemaschine. Ja, aber die Kaffeemaschine sieht anders aus. Aber ich weiß, was du meinst, dieses Sprühflaschen-Ding. Ja, das ist wirklich sehr cool hier mit den Hebeln. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, also es ist halt noch ein bisschen cooler als jetzt hier bei dem, wo du einfach so einen fertigen Hebel-Ding hast. Und hier hast du halt wirklich so richtige Hebel. Schubhebel. Ach, da muss ich das nochmal machen. Das hätte ich auch selber gewusst. Das scheint fertig zu sein. Ah ja, okay. Das ist es gewesen. Aber dann weiß ich nicht, aber... Oder hast noch gar keine Figur? Ne, die Figur ist wahrscheinlich... Kommt jetzt, oder was? Oder ich habe die übersehen, dass ich die... Ach, da ist es. Ganz zu Anfang. Ui, ganz in weiß. Und eine Blumenstrauß. Ach, nee. Okay. Das ist ein alter Schlager. Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Okay, ich frag gar nicht, woher du diesen Schlager kennst. Ach Gott. Aber, Das ist doch, manchmal ist das auch so. Aha! Ja? Hast es? Ja, ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine nämlich auf zwei blauen Einser-Nupsis steht und ich habe nur eins genommen. Ui. Und natürlich ist es dann zu niedrig. Das sieht aber böse aus. Also ich meine, ist ja auch ein böser. Der Name, die Figuren im Star Wars-Universum haben doch alle so einen Namen. Ja, aber da ist das ist die neue Serie, die Animationsserie. Ach so. Und da kenne ich den Namen nicht. Shah Rukh Khan, vielleicht stehen die auch hinten drin. Vielleicht. Oder vorne auf der Box stehen die vielleicht vorne auf der Box. Zeig mal die Box, ja bitte. Ich zeig euch die Box, wenn ich hier den Nupsi noch fertig gebaut habe. Bau den Nupsi fertig. Ich bau den Nupsi. Oh, wir haben wieder eine Zuschauerin. Hallo. Hallo. Vielen Dank fürs Einschalten. Da. Und du siehst, du weißt, dass es eine Zuschauerin ist. Ja, ich kenne sie von Twitter. Ach so. Schönen Gruß. Hallo. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es ist irgendwie technisch okay. Bitte kurz Bescheid sagen. Wuhu. Falls es ruckelt oder der Ton scheiße ist, bitte kurz sagen, dann versuchen wir das zu ändern. Danke, das ist schon mal gut zu wissen, das ist jetzt nicht mehr so echt gut. Und das klappt tatsächlich auch, wenn man den hier reinsetzt, dass man ihm die Hebel in die Hand gibt. Oh, das ist natürlich auch gut, weil das hatte ich nämlich auch schon. Das ist nicht so gut. Ich mach's es näher. Mach's nochmal näher hin. Hier könnt ihr das sehen mit den Hebeln. Jeder Arm hat einen einzelnen Hebel. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen nach oben gehe mit dem einen und mit dem anderen ein bisschen nach unten, dann sieht man es auch. Ich meine, das Ultimative wäre natürlich, wenn sich jetzt auch die Dinger hier drehen würden. Aber wir sind hier nicht bei Lego-Technik. So, dann kommt ja schon mal daneben. Das muss ich nämlich jetzt hier weitermachen. Yay, Kaffee zusammen trinken ist immer gut. Ich wach wahrscheinlich, ich setze uns wahrscheinlich dann auch noch einen Tee auf. Gibt's auch Kuchen? Gibt's Kuchen. Kuchen ist eigentlich immer unglaublich wichtig. Ich habe zwar keinen Kuchen, aber wir haben zumindest Süßigkeiten. Jede Menge Schokri. Schokri. Schokri. So, jetzt kommt wahrscheinlich der erste große Teil. Von dem Haupt... Von, ah, ich wollte gucken, wie die Figur heißt. Genau. Steht es vorne drauf? Hier? Da. Dengar. Dengar und die andere Figur ist Nari. Die beiden Bösen. Aber wo kommen die? Kommen die hier? Gut. Kein Kuchen. Oh. Du musst ja noch schnell irgendwie Bescheid sagen. Ich kann doch bestimmt noch bei irgendeinem Café vorbei und schnell ja. zwei Stückel mitnehmen. Alles ist besser mit Kuchen. Ist dann der Kuchen ist eine Lüge. Ja, dann ist natürlich kein Kuchen daran. Ist es natürlich auch nicht besser, das stimmt. Es geht Kuchen. Fenster wird gebaut. Mal abseits von Lego, nächstes Wochenende ist hier ja in Berlin die erste Berlin German Comic Con irgendwas. Und da du ja auch irgendwo so ein bisschen was mit Comics, ach, also ach, gehört da. Tangiert so ein bisschen so, ne? Peripher. Aber das interessiert dich dann nicht so, dass du da hingehen wirst? Also ich habe einfach so kein Interesse, nicht, dass das doof ist oder sowas, ich habe einfach kein Interesse an Messen. Okay. Weil da sind viel zu viele Leute. Hm. Und mich zieht jetzt auch so, dass die Leute da persönlich sitzen, also Comic-Schaffende. Ja. Das zieht mich jetzt auch nicht so sehr dahin. Okay. Weil dafür ist es dann unter Umständen, also weiß ich nicht, wenn du kriegst du da nochmal Besuch, wenn ich jetzt in der Woche zufällig da gewesen wäre oder das irgendwie mit eingeplant hätte. Wärst du mitgegangen mal, aber... Hätte ich mir zumindest mal überlegt, sagen wir es mal so. Aber so, ich bin einfach kein Messegänger. Ja. Ich war 2011 dann tatsächlich mal auf der Gamescom in Köln. Ja. Und das war mir dann einfach auch zu viel. Also es war mir zu voll. Und du wirst dann ja quasi auch mehr oder weniger dazu verleitet, einen halben Tag an irgendeinem Stand zu verbringen, um dann schlussendlich mal für 5 Minuten irgendwas konsumieren zu können. Ja. Und meistens wirst du dann mit so Giveaways so bei Laune gehalten. Das ist mir dann einfach zu wenig am Programm. Also, wo ich dann denke, das, was auf so einer Comic-Con, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das hier in Deutschland geplant ist, aber gerade in Amerika, was man von San Diego oder jetzt auch an diesem Wochenende mit New York mitkriegt, das landet dann ja sowieso im Netz. Und es ist in Deutschland ja bei weitem noch nicht so, dass die Verlage jetzt anfangen, da irgendwas zu präsentieren, wie es beispielsweise auf der Gamescom ist, ne, wo die Videospiel-Publisher ja auch wirklich drauf warten, da was zu präsentieren. Das brauchst du hier in Deutschland mit der Comic-Con noch nicht dran denken. Das ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass es ja auch der allererste ist, ja, die jetzt in Berlin ist. Und die anderen waren ja auch alle zum ersten Mal. Also ich bin dort, ich werde mir das mal anschauen. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von diesen Massen-Conventions. Ich war mal in London auf der MCM. Mhm. Die war ganz nett. Da ist es natürlich blöd, alleine auf Conventions ist immer so ein bisschen doof. Ja. Aber da war auf jeden Fall einiges geboten. Da war halt viel Film- und Fernsehzeugs und auch Videospiele waren dort und viel Merchandise. Hier sehe ich auch gerade unsere Zuschauerin Red Grid überlegt auch hinzugehen. Falls du hingehst, sag Bescheid. Vielleicht können wir uns ja zumindest mal kurz treffen, Hallo sagen, auch dort einen Kaffee trinken, einen Kuchen. Um die Eindrücke so ein bisschen auch auszutauschen. Ich bin nämlich einfach auch gespannt, ob das irgendwie cool wird oder nicht, weil ich habe mir jetzt das Programm nicht so 1:1 eingeprägt, aber was so an Gästen kommt, sei es jetzt Fernsehfilmdarsteller und aus dem Comic-Bereich, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel richtig Krasses. Ich weiß halt nicht, dass eine Darstellerin, ob bei der oder bei einer anderen von Baywatch dabei, wo ich denke, was hat das noch mit Comics zu tun? Also das Ding heißt, das wird dann auch irgendwie von der Veranstaltung selber noch kommentiert. Es ist ja auch Entertainment, dann nennt es halt Entertainment-Con. Ja. Und nicht Comic-Con. Es ist halt Comics und nicht Entertainment, nicht Baywatch. Ja. Das hat halt früher mal als Comic-Con angefangen. Ja. Und das ist es ja auch in den Staaten nicht mehr. Und die haben das einfach 1:1 übernommen, um das Phänomen irgendwie aufmerksamkeitsmäßig mit rüber zu bekommen. Klar kann man darüber streiten, aber mein Gott, also ich lehne das jetzt nicht komplett ab. Ich schon. In San Diego beispielsweise das oder jetzt auch in New York, das ist auch gewachsen, wie gesagt, schon sagtest, das ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich so gekommen, aber man muss solche Dinge doch nicht immer emulieren, das ist auch nicht nötig. Nö. Ja. Ich meine, wir haben ja auch unsere eigenen Messen hier. Ja, wir haben in Berlin zumindest die Invasion, wir haben... Die sehr schön ist. Wir haben Erlangen. Ja, gut, Erlangen ist was Comic. Der Comic-Salon, der in München ja auch ab und zu immer ist. Dann haben wir in Frankfurt irgendwas, wir haben in Hamburg das Festival, wir haben Wir haben auf der Frankfurter oder Leipziger Buchmesse ist auch immer einiges mit Comics, glaube ich. Hattest du die Spiel- und die Comic-Action dann in Essen, ist die, glaube ich, immer? Ja, die war jetzt, da war ich leider nicht, weil ich keine Zeit hatte, aber die Comic-Action soll aber ja auch immer mehr abgebaut haben. Wie gesagt, ich bin noch nie aus dem Haus gewesen. Da mussten die Leute jetzt irgendwie das erste Mal seit ever irgendwie richtig viel Geld bezahlen, wenn sie da einen Stand haben wollen. Irgendwie anfangs waren 100 Euro pro Tisch pro Tag. Und das wurde dann auf 50 Euro pro Tisch pro Tag irgendwie. Das war noch zu viel. Ja, das ist viel zu viel. Ich habe noch mit keinem gesprochen von den ZeichnerInnen oder so, die dort waren, ob sich das für die ansatzweise irgendwie gelohnt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt sag mir doch mal, dass ich schief gucke. Ich finde davon kein zweites. Ich sollte noch ein zweites haben. Zweiter Verteidigung. Ich dachte, das gehört zusammen. Ja, ich weiß. Das sah in der Perspektive so aus. Entschuldige. Die waren so nah aneinander. Ja, und ich meine, solche Teile kann es ja theoretisch das geben. Eben. Also, mein Fehler. Passiert. Lego ist doof. Ich spiele doch mit Playmobil. Du musst einfach wieder häufiger bauen, so wie ich. Ja, genau. Dann kommt man da auch wieder rein. Ich bin da auch wieder reingewachsen. Ja, cool. Dann viel Spaß mit deiner Schwester. Trink schon Kaffee. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns vielleicht bei der Comic-Con, ja? Ja. Tschüss. Ciao. Wie gesagt, also ich habe da auch erst wieder reinfinden müssen. Ja. Und ich glaube, ich habe an meinem ersten Set, was ich da gebaut habe, auch wahrscheinlich dreimal so lange gebaut, wie ich heute dafür da brauchen würde. Ich habe so ein großes Set auch noch gar nicht wieder gekauft, weil wenn ich damit einmal anfange, mir da wieder regelmäßig Geld für auszugeben, dann, so wie du, ne, dann höre ich auch nicht wieder auf. Ich kenne das ja auch. Diese Obsession, die dann einsetzt. Was war das? Das war die Obsession. Achso, okay. Das Leiden an der Obsession, so. Rosebud! Send help! Deswegen habe ich, wenn ich mir Lego gekauft habe, in letzter Zeit einfach so kleine Sets gekauft. Diese Nixels finde ich ganz super. Ja, ja. Und die haben auch so diesen Figurencharme, die kann man sich hübsch ins Regal stellen. Du hattest mir zum Geburtstag mal zwei von diesen Superhelden-Sets, von diesen Autosets geschenkt. Genau, diese Micro. Genau, die fand ich auch, die finde ich auch super, weil die auch die Superhelden-Figuren haben. Ich hol einfach mal kurz die Mixer rein. Weil ich habe die, glaube ich, auch noch nie im Stream gezeigt oder zumindest nur einmal ganz am Anfang. Diese Mixels hier sind, haben alle das Musik-Theme und die fand ich halt besonders gut, ne? Ich bin ja auch Musikerin. Hier haben wir Trumpsy. Ich glaube, der heißt Drumsy. Und, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Sänger heißt mit der Gitarre. Stringy. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Strummy vom Guitarstrum. Das könnte es sein. Ja, also die Mixer sind eigentlich echt ganz nett. Die aktuelle Serie gefällt mir nicht ganz so gut. Da war irgendwas mit Feuerwehr bloß und dann noch irgendwas Rosanes. Und ja, Rosanes ist nicht dabei, das ist hellblau, glaube ich. Oder so. Ja. Ja. Deswegen, aber dafür ist die aktuelle Mini-Figurine-Serie halt wirklich cool, finde ich. Im Vergleich zu der vorigen. So, ich bin gleich mit meinem Lego City Ding durch. Also mit nicht mit allem, aber mit dem Versteck. Das sieht schon mal recht gut aus. Hat leider keine so irgendwie nochmal so ein Gimmick wie jetzt dieses Rausschieß-Ding da. Dass da irgendwie noch so eine Geheimtür oder sowas wäre. Das finde ich. Ich finde solche ganz simplen Sachen, weißt du, einfach nur blip machst und irgendwas passiert. Ja. Ich finde das immer total cool. Manchmal bin ich halt doch ein bisschen einfach zu begeistern, glaube ich. Das ist auch wichtig, sich das im Alter, das sich auch zu behalten. Das klingt alles so furchtbar. Ich bin so 80 oder so. Nein, aber es wird ja erwartet, sobald man die 30 überschritten hat, dass man dann erwachsen ist, Bausparvertrag und... Also ich habe nichts gegen Bausparverträge, super Idee bestimmt, aber ich lasse mir doch nicht von meinem Alter vorschreiben, was ich cool finden darf und was nicht. Ja. Ne? So, jetzt klicken wir die Höhle mit dem Container zusammen. Ja. Das kommt hier rein. Das können wir mir da vorstellen. Der Bumsenbrenner. Bumsenbrenner. Au! Ja, eben. Aber als Zehnjähriger machst du dir da keine Gedanken drüber. Das ist halt witzig. Ja, da weißt du ja noch nicht, was Boobs sind. Und wo kommt das jetzt alles hin? Nirgends. Aha. Nun gut. So, damit ist das Versteck auch getan. Dann kommt jetzt die gute Seite der Macht, der Helikopter. Und da kann ich nämlich gleich noch eine zweite Einheit hinterher bauen, weil ich habe auch noch so wie dieser kleine Tiger hier auch noch ein Tütchen bekommen. So. Mit einem Mini-Hubschrauber. Den werde ich dann auch noch mal bauen. Dann haben wir gleich zwei. Der sieht zwar natürlich, also keine Ahnung, sieht ein bisschen albern aus, aber ist so ein All-Terrain-Hubschrauber, sag ich mal. Airwolf. Wie ging da nochmal die Melodie? Keine Ahnung. Kann man, glaube ich, ist wahrscheinlich zu mechanisch, um das selber nachmachen zu können. Immer nicht geguckt, weil ich fand das, ich dachte, Airwolf, krass, wie ja, der Wolf, genau. Guckst du es? Nee, Hubschrauber. Es geht nur irgendwie um Militärgedöns. Es war nicht mal so cool wie MacGyver, nee, weil nichts gebaut wurde. Es waren immer nur irgendwelche Helikopter. Wobei, ich habe auch nie MacGyver geguckt. Ich fand MacGyver auch immer blöd. Echt? Ich habe also als Kind sehr viel Knight Rider geguckt, weil das einfach cool war, sprechendes Auto und so. Ja. Aber MacGyver fand ich halt immer, ja toll, das ist halt ein Typ, der baut Sachen und ich habe das halt hinterher dann mitgekriegt in den 90er Jahren, wie das dann zu so einem Running Gag bei Michael Mittermeier wurde, MacGyver baut wieder was. Ja, ja. Aus Kugelschreibermine und einen Faden. Oh, der MacGyver. Genau. Das wurde durch ihn auch nochmal bei uns in Deutschland so ein bisschen im Meme, glaube ich. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht irgendein Comedian wahrscheinlich 10 Jahre vorher in den Staaten auch gemacht hat. Das ist alles, das ist ein ewiger Kreislauf. Der ewige Crimes. Hast du das Remake jetzt schon mal? Da ist doch jetzt die Serie, ist doch jetzt die Pilotfolge gestartet von dem MacGyver Remake. Nee. Mit dem Schauspieler, der in dem letzten X-Men-Film den Bruder von Scott Summers gespielt hat. Also von Cyclops. Nate? Havok. Havok, genau. Heißt der Nate Summers? Oder? Nee, er ist nicht. Nate Summers ist der Opa. Das ist Alexander. Alex Summers, genau. Und der spielt den neuen. Habe ich keine Meinung zu. Ist mir sowas von. Ist mir A am Hintern vorbeigegangen und an mir auch vorbeigegangen und B ist Fernsehen bzw. Serien jetzt ja auch was ich überhaupt nicht mehr so konsumiere. Ja. Weil man sich da so lange dran. Ja, viel Zeit kann da verloren gehen. Da bin ich lieber damit beschäftigt, Dinge nachzuholen, die ich mal irgendwann verpasst habe. Ja. Und dann kann ich nämlich in 10 Jahren die Sachen nachholen, die ich heute verpasse. Ich glaube, die einzige Serie, die ich noch halbwegs verfolge, und halbwegs meine, ich ziehe zu, dass ich die DVDs ins Regal kriege, ist Power Rangers. Power Rangers. Nein. Nein, ist Doctor Who und Flash und Supergirl möchte ich jetzt die erste Staffel auch haben, wenn sie auf DVD dann mal kommt oder wenn sie schon da ist. Bringen die raus, auch auf DVD? Also Flash ist da. Die zweite kommt im Dezember, die zweite Staffel. Okay. Hat aber irgendwie den ersten Preis für die zweite Staffel, liegt dann so bei 50 Euro. Wo ich dann gedacht habe, nö, ich warte dann lieber nochmal so ein bisschen, weil die erste habe ich dann für 17 bekommen. Okay. Da war da die Serie aber auch schon einen Tacken raus und war auch eine gebrauchte und die DVDs sahen so aus, als ob derjenige die DVD sich angeguckt hat und dann weggelegt hat. So dachte ich mal, ich guck's vielleicht doch nicht. Okay, also sehr unbenutzt, meinst du? Es war also weitestgehend unberührt, ja. Und aber das willst du dann doch haben? Flash ist, ja. Und nicht nur ausleihen irgendwo? Ja, aber ausgeliehen Serien ist immer schwierig gerade. Also Bücherei hat, weiß ich nicht, den kompletten Run von Game of Thrones haben sie gerade da. Ja. Also ich leihe Serien dann immer aus der Bücherei. Aber weiß ich nicht, Game of Thrones möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt sehen. Könnte ich gucken. Ja. Möchte ich aber nicht. Aber also als Beispiel, dass die relativ aktuell sind, meinst du, ja? Weiß ich nicht. Also Breaking Bad habe ich dann auch daher geguckt. Ja. Das jetzt so neu war zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht mehr. Nee, war glaube ich auch ein Jahr ausgelaufen oder zwei. Nick, also ich bin nur so ein, ich habe ja kein Fernsehen. Mhm. Und ich habe durch meine dann doch etwas wackelige Wohnlage im Moment, weil mein Vermieter sich nicht so ganz sicher ist, was er mit der Wohnung machen möchte, mhm, dann auch meinen Internetvertrag nicht verlängert. Und, ja, okay, verstehe. Dementsprechend bin ich da momentan auch ohne Netz und doppelten Boden. ohne Internet, die 1000 Zuschauer im Stream jaulen auf. How dare you? Wie ist dieser Mensch überlebensfähig? Ja. Es geht, Kinder, es geht. Ist früher auch gegangen. Da ist man rausgegangen und hat mit einem Reifen und einem Stock gespielt. Naja, also jetzt übertreibt man nicht. Aber lieber heute auch mal einen Schritt vor die Tür gehen und vielleicht auch nicht unbedingt nur zum Pokémon Go spielen, bevor ihr dann in 10 Jahren einen Entzug machen müsst. Weil es gar nicht mehr klarkommt. Nee, wir sind ja jetzt auch keine... Das Internet ist total schlecht, ne? Menschen. Im nicht. Gegenteil, das nicht. Internet ist total gut. Nicht? So, ich habe mein erstes Säckchen hab ich fertig gebaut. Und so sieht das... Und es dreht sich schon irgendwas? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das dahinter hat. Guter Ecken dazu. Nein, man kann es ja auch nachgucken. Ach, man kann das, es wird aufgezeichnet. Das wird von Hitbox direkt auch noch aufgezeichnet. Wie lange ist das verfügbar? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber also ich muss es innerhalb von 14 Tagen, glaube ich, bearbeiten und einmal freigeben und ich glaube, dann hält sich das so lange, bis ich es lösche. Dann kann ich da ja nochmal wieder drauf. Dann ist halt das, was ich sage, doch für die Nachwelt aufgehoben. In einem dann gewissen kann ich da Sinne. Ja doch noch mal, da kann ich jetzt doch noch meine besten Witze zu. Du kannst jetzt dein komplettes Stand-up-Comedy-Programm abfeuern. Und hast ja, es dann du Freundin! Kennst du Freundin? Oh Gott. Das bitte nicht. Nein. Ein bisschen Niveau habe ich dann ja doch noch. Nicht also, besonders viel, aber es ist da. Ja, es reicht auf jeden Fall, um mehr als Mr. Bart zu sein. Her und von und zu. So viele Kleinteile bleiben da ja. Das ist ja echt ein bisschen verschwenderisch. Wie bei Ikea. Ja, aber ich meine, da könnten... also ich habe auch keine Ahnung, warum da so viele Kleinteile dann immer dabei sind. Und die Angst. Ja, die denken halt... Und man könnte es einatmen. Genau. Die gehen halt immer noch davon aus, es kaufen Kinder. Köstlich. Ja, mein Magen knurrt schon wieder. Ich muss gleich nochmal eine Banane essen, glaube ich. Eine ganze? Ja, eine ganze. Heute traue ich mich. Ist ja manchmal wie ein Mäuschen. Ja, manchmal. Dafür bist du auch nur die Hälfte von mir. Ja, aber ich esse auch manchmal so wie du und bin trotzdem... Ich esse auch manchmal so wie du. Also volle Portionen, meine ich. Weil gestern haben wir so gut gekocht, da musste ich viel essen und ich habe auch den ganzen Tag aufgrund der langen Busfahrt nicht wirklich gut gegessen. Deswegen habe ich dann gestern richtig reingekloppt. Ja. Das war aber auch richtig lecker. Ja, wir haben gut. Wir können das einfach. Wir haben mittlerweile ein eingeteamtes Spiel. Oh, da wird aber jetzt viel mit Stecken und Konstruktion, glaube ich, sein, wenn ich ja, mir das kleine Tütchen hier angucke, voller. Das wird nämlich wahrscheinlich gleich. Gelenke. Ja, hier reinfahren. So eine Schiene und dann. Ja, und ich glaube, dass da. Nicht, was du wieder denkst. Was denke ich denn? Ich denke doch gar nicht. Nein, aber kichern wie ein kleines Kind. Brüste? Nee, ich hab doch vorhin schon gesagt, ich finde das immer total befriedigend, wenn so ganz einfache Dinge ineinander funktionieren, so wie das hier ja auch. Ja, du findest das sehr befriedigend, das ist mir schon klar. Oh! Auf eine absolut nicht sexuell gemeinte Art und Weise. Natürlich, ich das, natürlich, ja. Psychologisch befriedigend, so wie Leute das befriedigend finden, wenn Bücher total sauber geordnet sind, Buch gucken, dass Schubladen immer gleich aussehen und alle geschlossen sind. Das ist wieder eine Anspielung, das versteht ihr nicht. Das war gestern Abend dann, weil das hat mich gestern tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, dass da so Zettel aus so einer Schublade hier, das hat mich dann... Das ging gar nicht. Total irritiert. Ja. Ich bin ja kein ordentlicher Mensch, aber das war irgendwie seltsam. Ja, und ich bin nun mal das Gegenteil von einem ordentlichen Mensch. Manchmal habe ich... Also es ist halt eine Nerdwohnung, das kann man schon sagen. Ja, also so. Ich glaube, das auf jeden Fall. Also ja. da kann ich mich nicht vor... Nein. Irgendwie, das glaubt mir keiner, wenn ich das versuche. Ja, es ist eine Nerdwohnung. Aber es kann auch immer noch jede Menge mehr Nerds hier passieren. Richtig. Und da wird auch noch bestimmt einiges hinzukommen über die nächsten Jahre. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ich habe immer noch diesen schönen Soundtrack als Ohrwurm von Pen & Paper. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich... ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Der kam ja, glaube ich, auch aus der Community, ne? Das ist also die meiste Musik, die haben die mal ganz zu Anfang dann auch von den Leuten bekommen und haben das dann beibehalten. Den Track gibt's aber auch auf YouTube, den kann man sich da auch nochmal komplett anhören. Richtig gut, richtig gut. Das Intro dazu, die Animation ist auch cool. Ich meine, man sieht's ja auch bei Moin Moin, ne? Ja. Die hatten am Anfang ja ein eigenes. Genau. Dieses ganz kurze, was jetzt immer nur nach der Werbung oder also vor der Werbung eingeblendet. Mit dem Kaffeebecher das, genau, ne? Ja. Und dann haben sie ja relativ schnell dieses bearbeitete Video von dieser Aerobic, das ist auch wirklich Dance großartig. Of World Championships. Crystal irgendwas. Sau geil. We are the winners. Watch us glimmer. Like the sun. We're the champions. Genau. We're in control. Body and soul. Das ist auch einfach genial. Das ist ein verdammter Ohrwurm. Ja, und es macht natürlich, es ist so zum Aufstehen auch so super. Ja. Ich habe noch nie mitgetanzt, das kriege ich glaube ich auch nicht hin. Nee, ich glaube, da musst du auch wirklich trainiert sein. Jetzt kommen hier diese Batterien hier, diese Feder. Ja, genau, da werden dann die roten Sticks reingesteckt und dann kannst du damit feuern. Die haben ja alles dauernd Sachen jetzt. Als ich jünger war, da gab's diese... Noch nicht, ne? Noch nicht, nein. Nee. Das sieht man auch daran, dass die alten Star Wars jetzt das nicht hatten. Das kann ich gar nicht mal... Stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen... Die Kritik an vielen von den ganzen Hardcore-Sammlern, dass von vielen Sachen nur Updates kommen und sich die kaum unterscheiden. Ich meine, von dem Millennium Falcon ging hier hinten vielleicht. Nee, jetzt seht ihr nicht, ich hole ihn mal ins Bild. Diese. Davon gibt es, glaube ich, schon 7 oder 8 Versionen. Ja. Und ich weiß noch, dass früher zum Beispiel diese Abdeckung hier oben einfach völlig anders war. Nämlich die waren nicht so Einzelteile, sondern komplett als Deckel. Und so eine Updates finde ich ja gut. Aber wenn dann einfach nur, wie jetzt bei einem neuen Todesstern, ein paar neue Figuren vielleicht mit drin sind, aber sonst das Ding 1:1 eigentlich dasselbe ist, finde ich das halt einfach ein bisschen frech. Das für ein paar Jahre künstlich, also vom Markt zu nehmen, um da so eine künstliche Knappheit zu... Und Exklusivität irgendwie zu simulieren und dann kommt es 3 Jahre später einfach nochmal genauso wieder in den Handel. Kostet aber wahrscheinlich umgerechnet mehr und das finde ich halt immer so ein bisschen blöd. Ja, das ist recht. Ja, jetzt holen wir jetzt zum Vergleich den alten. Hier, das ist nämlich ein altes, das hatte ich auch mal vorgeführt in einem der Streams, das ist ein altes Star Wars Set von dem Snowspeeder und der hat zum Beispiel nirgends diese Laser und ich bin mir sicher, die neuen von dem aktuellen... Ist das der alte? Das ist der alte. Den hatte ich auch. Den hatte ich. Genau. Ja. Und der neue hat, glaube ich, mittlerweile eben auch diese Laser. Mhm, stimmt. Aber den gibt's momentan eben nicht einzeln, sondern nur Teil von diesem großen Hoth Battle of Hoth Set und das kostet irgendwie 250 Euro. Yikes. Und das war es mir dann doch nicht wert. Ja, nicht wirklich. Nicht wieder. Ach Gott, das ist diese Frickelei. Ja, diese ganzen Gelenke und so weiter, das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber daran siehst du auch, dass diese Star Wars Sets, auch wenn es jetzt die Sets von der neuen Kinderserie, Animationsserie ist, nicht unbedingt für Kinder sind. Finde ich. Also das habe ich letztens mal schon gemerkt, als ich den TIE Striker hier hinten gebaut habe. Ja. Der war von der Konstruktionsweise echt kompliziert. Und ich meine, da steht jetzt 8 bis 12 Jahre drauf. Wenn man so lange braucht. Ich würde aber echt sagen, dass die Star Wars jetzt immer eher in die 12 Jahre als in die 8 Jahre tendieren. Also wenn man mit 8 baut, dann glaube ich, braucht man schon echt ein bisschen Hilfe. Ich meine, bei mir war es früher so, dass mein Vater immer mit uns zusammengebaut hat. Und somit ging das dann auch ganz gut. Und ich hatte ja auch einen älteren Bruder, oder hab einen älteren Bruder. Und der hat natürlich dann auch, der war dann auch schon ein bisschen weiter als ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche dieses Lego City Set mit deinem, da ist es schon so, dass, glaube ich, meins deutlich einfacher ist. Ich glaube, dass ich das richtig gemacht habe. Ja. Naja, es bewegt sich. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich das Ganze nämlich nochmal spiegeln. Also ich muss es einfach nur zweimal bauen, okay. Oh, ich kann hier nicht mehr so sitzen. Kissen drunter oder ja. Was könnte dir helfen? Später. Später. Ein blauer, durchsichtiger. Ich leg mich gleich hier einfach hin. Längs und. Und bewegst dich nicht mehr. My Jabba the Hutt. Oh na, Hinan Solo. Genau. Ja, der Unterschied war zum Beispiel auch, mein Bruder hatte nämlich Lego auch eher diese Science-Fiction-Weltraum-Sachen. Ja. Und ich hatte halt immer die eher die bodenständigen City-Sachen. Aber ich fand die eigentlich auch immer ganz cool. Er hatte diese eine Serie, wo die Bösen waren so in schwarz-gelb. War das dieses Insekten-Ding? Ich weiß es nicht. Und da hattest du so ein längliches Raumschiff, was auch so zusammengesteckt war, wo du das Mittelteil rausmachen konntest. Ja. Und der hatte davon diese Basis. Das war wie so eine Art Laser Sonnenschild, wo du dann so drehen konntest. Und dann ging das so auf und dann konntest du so ein Laser. War schon cool. Hatte schon irgendwas. Ja, wir sind nicht mehr so flexibel wie früher. Ach, früher, da bin ich jeden Baum geklettert. Stundenlang. Und sofort runtergefallen. Stundenlang. Stundenlang runtergefallen. Stundenlang hoch und runter. Ich weiß noch, ey, wir hatten damals, das darf man ja fast keinem erzählen, weil das ja heute ein verachteter Film ist, als Episode 1 rauskam, war ich durchaus begeistert von zumindest den Lichtschwertkämpfen, weil dieses Doppelklingen-Lichtschwert, ja, da war ich halt noch wirklich sehr einfach zu begeistern. Und dann sind wir in den naheliegenden Wald geradelt und haben uns Stöcke besorgt. Okay. Um die da zu Hause mit Farbe in Lichtschwerter zu verwandeln und damit dann Choreografien zu machen und wirklich richtig krass zuzuhauen. So wie Star Wars Kid. Ja, so ein bisschen. Tatsächlich. Und ich wollte unbedingt so ein Doppelklingen-Ding haben, also hatte den einen Stock, der doppelt so lang war. Und was macht die schlaue Lara? Sie legt es quer über den Lenker und bleibt beim Nachhausefahren an irgendeinem Baum hängen. Nein. Der Lenker verreist. Nein. Ich fiel in den Graben. Oh nein. Aber es war wenigstens halbwegs weich. Weich? Also, ich habe mir nur ein bisschen das Knie aufgeschürft. Gott sei Dank war der Graben matschig, oder wie? Ja, so ein bisschen, ne? Also. Ich weiß nicht, ich kannte als mein erster Kontakt mit Star Wars, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ja. Aber hier ja noch nicht, deswegen kann ich Geschichten ja immer wieder erzählen. Ja, wunderbar. Doppelt und dreifach. Mein erster Kontakt mit Star Wars waren ja die Ewoks. Und zwar gab es damals bei uns im Suthold, so hieß damals der Laden, das war so ein Kaufhaus, an der Kasse, so eine große Grabbelkiste mit Comics. Und da waren dann die Bastei Comic-Hefte, Ausgaben von den Marvel Evox-Comics drin. Ach was. Und da kriegte ich dann ein Heft. Und ich habe auch immer dieses eine Heft immer wieder gelesen, weil das hat man als Kind dann ja immer wieder gemacht. Ja, klar. Man hatte ja nichts. Dann hat mein Vater eines Tages, ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, ja Steffen, ich zeig dir mal die Evox, und hat mir dann Episode 6, war das glaube ich, dann die Szene mit den Evox vorgeführt, und das war mein erster Kontakt mit Star Wars. Das muss ich mal eben gucken, wo das ist. Das ist auch eine ungewöhnliche Herangehensweise an das Ganze, muss ich sagen. Das war auch Anfang der 90er Jahre. Ja. Ja. Ich habe das ganz klassisch mit als Familienfilm im Fernsehen auf ProSieben geguckt. Das erste Mal wirklich bewusst habe ich die Filme, glaube ich, erst mit 10 oder 12 gesehen. Ja. Weil die liefen dann ja einmal im Quartal, hätte ich fast gesagt, dann eben auf den verschiedenen Sendern. Auf jeden Fall jährlich. Ja, weitestgehend. Also die wurden so oft gezeigt, wie man irgendwie Bock hatte. Mhm. Das waren ja, glaube ich, damals schon Garanten für Einschaltquoten. Ja. Und ich kannte halt ausschnittsweise, also ich wollte an dem Tag, als mein Vater mir das vorgeführt hatte, durchaus mehr sehen, aber ich sollte das dann nicht, weil der Rest des Films dann wohl nicht meinem Alter entsprach. Mhm. Was ich heute auch gut nachvollziehen kann, weil ich war halt wirklich so sechs oder sieben alt oder sowas. Ne? Ist schon super creepy für ein kleines Kind. Du kannst Spiel 1 Werbung machen. Was kann ich? Da Spiel 1 Werbung. Okay, was macht man dann? Dann spielt 1 Werbung. Ich spiel mal 1 Werbung. Werbeunterbrechung, 30 Sekunden. Ich hab's noch nie gemacht. Entschuldigung. Jetzt ist es zu spät, jetzt läuft's. Hey, man muss ja auch mal was ausprobieren. Jetzt bekommst du 1 Geld dafür. Ach, Quatsch. Bitcoin oder was? 1 Bitcoin. Wir sind ja gar nicht zu hören gerade. Nee, sind wir auch nicht. Wir können total ficken, bumsen. Vielleicht wird gar keine Werbung gezeigt, sondern bei Rocket Beans und die hören alles, was du sagst. Hat dich auch noch nie gestört. Okay, falls ihr jetzt gerade eine Werbung gesehen habt, ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Werbung ihr gesehen habt. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Ich hoffe, es war keine Warcraft-Film-Werbung. Es war die Werbung, die auch bei Rocket Beans immer läuft. Bezwinge den Dämonenkönig. Irgendwie sowas. Jetzt mit dem Demon Hunter. Ich habe einen Propeller. Bist du Karlsson vom Dach oder was? Ja, irgendwas halt, als du gesagt hast, wie du zu den E-Books gekommen bist, wollte ich noch irgendwas sagen, was mich das erinnert hat, und jetzt habe ich es wieder vergessen. Mein Hirn. Jedenfalls habe ich dann darüber Star Wars kennengelernt und ich habe Jahre später, ich gucke ja wöchentlich schon seit vielen Jahren Linkara's Atop the Fourth Wall. Und dann kam irgendwann die großartige Ankündigung, ja, er würde jetzt diese Woche einen Evox-Comic besprechen. Und hat er exakt das Heft besprochen, was ich als Kind eben auch hatte. Und ich habe mir dann auch die den Omnibus von Dark Horse zugelegt, wo eben alle Evox-Comics und alle Droids-Comics drin sind von Marvel, die der Marvel damals rausgebracht hat. Damals hatte Star Wars ja noch die Lizenz. Ja. Lange ist es her. Das finde ich jetzt aber ein bisschen cheesy, oder? Ja, das Teil kenne ich aber auch. Echt? Also das finde ich jetzt ein bisschen sehr einfach, als hätte man das nicht auch mit Einzelteilen bauen können. Man hätte so Schlittenkufen darunter gehabt. Ja. Die gibt's nämlich auch was. Das weiß ich noch von früher. So habe ich früher auch immer Rotoren, weißt du es ja, gebaut. Da hat sich nichts geändert. Ach, wie schön, wie früher. Irgendeine Art von Hubcopter oder Helischrauber hatte ich nämlich damals schon. Jetzt ich weiß es nicht mehr, weil das ist so lange her. Es ist schon so lange her. Es ist ein halbes Leben. Es ist ein halbes Leben, ja. Ich weiß dafür wieder, was ich sagen wollte. Oh. Und zwar, als du sagtest, du hattest nur diese eine Comic und hast es immer wieder gelesen, wollte ich sagen, ich hatte konkurrent dazu eine ganz von ganz vielen Kassettenserien immer nur eine. Und habe die dafür immer und immer wieder gehört. Und in dem Fall war es Transformers zum Beispiel. Okay. Ja. Die da ging es um irgendeine Art Luftbrücke nach Cybertron mit Bumblebee und ach was weiß ich. Die habe ich rauf und runter gehört. Das dürfte auch dementsprechend, was du gerade gesagt hast, weil das ist gerade verhältnismäßig schwer zusammenzusetzen. Na? Weil man diese beiden Luxis jetzt vorbereiten musste und dann muss man jetzt diese Dinger da auch durchschieben. Ja, und da braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? Was ich nicht habe, ich bin wie Benjamin Blümchen. Töre. Genau. Aber ich habe auch gerade nochmal auf die Box gelinst, die Lego, das hier, das Set ist auch ab 5 und das ist ab 8. Wobei ich immer noch finde, dass ab 8 vielleicht, also keine Ahnung, ich habe schon lange keine 8-jährige Person mehr getroffen. Aber das sieht cool aus. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Das hat sowas, Krustentierartiges, so mit Scheren, so, wie heißt denn das? Skorpion? Nee. Hummer? Hummer. Es hat sowas von einem Weltraum. Ich glaube tatsächlich, dass es nur das Ding halt einfach so arretieren soll. Damit es auch diese Winkel funktioniert. Damit hinterher diese Flügel dann da drauf gehen. Aber jetzt gerade erinnert es mich so ein bisschen an irgendwie so. Ist ja immer noch mehr. Au. Nein, du bist erst auf Seite 40, das geht bestimmt bis 90. Ah, siehst du? Es geht sogar wahrscheinlich fast bis 100. 95, sage ich. Nein, so bis 70. Das ist noch die Teileliste. Aber gut geschätzt. Es ist lang. Hier, und jetzt können wir nämlich gleich mal den Vergleich zeigen. Das hier ist totaler Quatsch, ne? Wir haben hier einen Flugschalthebel. Seht ihr das? Und er kann ihn nicht in die Hand nehmen. Aber wenn du den Winkel veränderst? Ja, natürlich, dann schon. Aber das so funktioniert ja das nicht. Du weißt also, wie ein Hubschrauber funktioniert. Naja, zumindest weiß ich, dass es so nicht funktioniert. Deswegen ist deins ab 5. dachte ich schon, deswegen ist deins für dich. Nein. Weil selbst wenn ich das schräg mache, kann der ja mit nur nach oben und unten. Also das ist einfach ein bisschen lazy, finde ich. Naja, aber es ist trotzdem ein halbwegs cooler Hubschrauber geworden. Und ich mache jetzt mal noch den kleinen dazu, das kleine Hubschrauber-Geschwisterchen. Das ist auch ab 5. Das Hubschräubchen. Okay, also das Set habe ich jetzt fertig. Ich dachte, ich hätte ein weiteres Lego-Teil unterm Fuß, aber es war ein Kartoffelchip. Ja, den habe ich wahrscheinlich gestern da rein. Na, oder ich. Also es gibt in diesem Gefängnis Lego City Ding ja ganz viele Sets. Es gibt das große Polizeiquartier auf der Gefängnisinsel. Es gibt Flucht per Reifen, was total albern ist. Es gibt ein Patrouillenboot. Es gibt ein Gefängnisinsel-Polizei-Starter-Set für 10 Euro, was ganz süß ist. Dann gibt es die Polizeiverfolgungsjagd auf dem Highway. Dann gibt es nochmal eine Polizeistation auf dem Land und einen Überwachungstruck. Aber ich finde jetzt dieses Set gerade nicht. Ich habe maximal irgendwie was falsch gemacht, weil ich merke gerade, dass ich da vor mehreren Schritten ein Dulu gemacht habe. Und nein, ich nicht weiß, wo der Fehler ist. Jetzt musst du wieder rückgängig zurückbauen. Das hasse ich so sehr. Ja, das ist genau das Gegenteil von befriedigend. Okay, also ich sehe jetzt, hier ist es gerade nicht abgedruckt, deswegen weiß ich jetzt nicht auswendig nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber es war nicht so viel. Ich glaube, so 25 Euro oder 30 Euro würde ich jetzt sagen, hat es gekostet. Und dafür muss ich sagen, ist es auf jeden Fall Value for Money. Also ist es okay. Geld wert. Es ist jetzt nicht so ein Riesending, ne? Du hast hier halt so ein bisschen dieses Minibau, das ist kein richtiges Gebäude, aber du hast halt diese coole Vorrichtung zum Rausschießen des Jetskis. Der Jetski an sich ist auch cool. Du hast hier einen Helikopter dazu. Da kann man auf jeden Fall schon mit spielen und es ist eignet sich auf jeden Fall gut für ein kleines Geschenk. Geburtstag von einem befreundeten Kind oder so. Da kann man das auf jeden Fall machen. Bei mir hilft gerade nur noch wieder auseinanderrupfen und gucken, wo der Fehler war. Aber das zeigt mir zum Beispiel auch wieder, dass es vielleicht nicht für Kinder ist. Wenn man sich so genau da dran halten muss. Manchmal weiß man auch nicht, ob man es richtig gemacht hat, selbst wenn man es da sieht. Also das ist doch verflixt und... Das ist doch wieder falsch gesteckt. Nö. Ja, diese Nupsis hier oben drauf habe ich falsch. Da. Ach guck mal, da hätte noch ein dritter drauf kommen muss. Also waren es richtig und einer zu wenig. Scheint so. Nun. Ja, Lego-Technik, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich halt nie so richtig angefixt. Das war mir immer so ein bisschen zu klinisch und trocken. Ich hatte nie viel davon. Ich hatte nie ein einziges Set. Ich habe das nur immer bei anderen gesehen. Und fand es irgendwie mit den... Das war mir auch immer zu... Also die Lego-Technik-Sachen heute sehen ja auch vom Design her ein bisschen stylischer aus als die früher. die waren halt wirklich nicht besonders spannend. Nee, ich brauchte auch nicht so viel Lego-Technik, weil mein Vater hatte Fischertechnik. Ah ja. Da konnte man ja viel mehr mitmachen. Und das stimmt. Einmal haben wir ein Xylophon gebaut, was man dann, konnte man dann mit so Lochkarten, hätte ich fast gesagt, füllen. Und dann hat das Ding auch verschiedene Lieder gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, hatte Lego Technik schon immer Hydraulik-Elemente mit und Elektro oder? Hydraulik, Pneumatik hatten die sehr früh. Ja. Also mit Luftdruck eben. Mhm. Also so Kolben und hast du nicht gesehen, genau. Das hatten sie früh. Hydraulik hatten die, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, Pneumatik als Hydraulik. Okay. Mit Wasser und Flüssigkeiten kann ich mir ehrlich gesagt beim Lego kaum vorstellen. Ich glaube, die hatten vor allem ganz viel mit Flaschenzug und so. Ja, ja. Ne? Und dann eben die Zahnräder waren ja relativ früh dabei. Aber mit Batterie hatten die auch schon relativ früh, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, ganz in sind halt gerade diese Nachbauten von Autos. Also du hast hier Rennautos und dann hast du jetzt, glaube ich, sowas wie den Beetle oder so, das ist jetzt neu. War, glaube ich, in dem letzten Store-Update mit drin. Nee, hier so einen komischen Caterham 7. Okay. Das ist nicht so hübsch. Nee. Ich finde die halt alle auch nicht so hübsch. Ich finde auch die Original-Dinger von so irgendeinem T3 oder T9 oder was auch immer, dieser VW-Bus. Ich hatte mir ja mal diese Ninjagos und diese Nexo-Knight-Sachen angeguckt, weil ich mir mal anschauen wollte, ob da irgendwelche spannenden Teile dabei sind. Aber irgendwie kann man die auch nicht für viel anderes gebrauchen. Nun. Ja, von den Marvel-Sets wird mich auf jeden Fall noch eins mindestens interessieren. Das war diese große Brückenschlacht mit den Spider-Man, genau. Weil da halt Spider-Girl, Scarlet Spider und Spider-Man dabei sind. Das ist es in klein und dann nochmal in Action. Und dann noch der Skorpion, Kraven und der Goblin. Spider-Girl? Ja, weiß ich auch nicht, wer das sein soll. Aber das Kostüm an von... welcher hat denn das rote Kostüm und dann blonde Haare? Ich glaube, Anya Corazon war blond oder war die rothaarig? Ich dachte, die war rothaarig. Ja. Aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall finde ich das mit der Brücke ziemlich cool, weil da so viele Elemente dabei sind, wo man so fallen und Dinge gehen kaputt absichtlich. Das finde ich ganz nett. Von Civil War fand ich den Flughafen prinzipiell ganz interessant wegen der Figuren, aber von dem Flughafen selber kriegst du halt bloß diesen komischen Tower. Weißt du, sonst hast du nix. Das ist halt so ein bisschen mehr für den Preis. Du hast halt noch so einen großen Avengers-Jet. Und ich finde es schade, dass man Captain Marvel auch nur im Zusammenhang mit ihrem großen Jet bekommt. Noch, ich glaube, spätestens wenn der Film läuft, wird auch das nochmal nachgebaut. Ich hoffe es sehr. Ja. Ich hoffe es sehr. Dass sie vielleicht irgendwie auch zusammen mit anderen aus dem Carol Corps oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja auch mal She-Hulk mit rein. Das ist ein Muss. Das wäre halt auch so ein bisschen der Grund, dass ich das neue, dieses Super Marvel Super Heroes 2 oder so für die PlayStation zu holen, weil da sind halt auch die ganzen weiblichen Sachen drin. Eben. Da ist Miss Marvel halt drin, ne? Kamala Khan, She-Hulk und so. Gibt's von DC eigentlich auch ein Lego-Spiel? Videospiel? Nee, oder? Es gibt nur die Lego Batman-Reihe und davon gibt es jetzt irgendwie auch schon den dritten und das Lego Batman 3 ist irgendwie auch so mit allem möglichen, mit Green Lantern und Weltraum und Brain. Ach, das war in Space, ne? Ja, genau. Jetzt erinnere mich wieder, ja. Das war so alles komplett. Ich mach das jetzt einfach mal so. Von Lego gab es auch Hörspiele, oder? Es gab Lego-Hörspiele, ich hatte eins. Das war bei diesen Zeitreise-Dingern dabei. Die hatten auch eine Zeitreise? Das war so ein Zeitreise-Set, da hieß Hauptfigur hieß Tim. Mhm. Das weiß ich noch, und da war so wie Back to the Future, nur mit Lego. Okay. Wer sich daran erinnert. Und die sind halt, da waren die Spielsets wirklich komplett bunt durcheinander gewürfelt. Waren die bei den Sets dabei? Die eine Kassette, die es gab, die war bei dem Set dabei, die hatte. Ah, ja. Und was ganz witzig gewesen ist, Ich habe damals ja mal selber Kassetten aufgenommen und ich habe leider den Fehler gemacht, diese Kassette zu überspielen. Nein. Deswegen sie dann irgendwann auch verschwunden war. Und da waren am Ende nur so Weltraumgeräusche drauf, dass man immer da so rumfliegen konnte. Mm. Das war ziemlich cool. Also wer sich daran noch erinnert, ihr seid alt. Ihr seid so alt wie wir. Mindestens, vielleicht sogar älter oder ein Tacken jünger, aber das fällt ja an unsere Lego-Zeit. Es gab Zeitreise und sie waren ganz, ganz wild durcheinander gemischte, so stilistisch und die Zeitmaschine war so mit so Ritterelementen und hast du nicht gesehen. Also alles durcheinander auch. Da frage ich mich ja, wer von wem abgeguckt hat. Weil Playmobil hatte ja halt auch eine Hörspielreihe. Ja. Und die hatten halt auch Zeitreise. Ich meine, es bietet sich halt an, weil du dann durch diese ganzen Spielewelten reisen kannst. Aber da waren es zwei, da waren es nämlich Professor Mobilux. Mobilux. Und sein junger Korrespondent-Mitarbeiter Patrick F. Patrick. Was? Ja, Patrick F. Patrick. Ich weiß echt nicht mehr, wie. Also ich weiß und nur, dass der Junge halt Tim heißt. Patrick F. Patrick wurde, glaube ich, von einem der drei Fragezeichen-Sprecher. Okay. Ich glaube von Bob. Ich glaube, das ist also heute vielleicht anders, aber ich glaube, dass es früher tendenziell mehr Playmobil-Hörspiele gab als Lego. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, von Playmobil gab es nämlich echt 5, 6 oder so und von Lego wahrscheinlich nur dieses eine oder zwei vielleicht. Ja. Hm. Heute mag das anders sein, aber ich glaube, es ist früher. Ich weiß nicht, ob es aktuell überhaupt noch von den Lego und Playmobil-Hörspielen was... Ich denke, dass also wenn Hörspiele heute noch genauso funktionieren, wie sie es damals getan haben, dann wird es auch eine Jago-Hörspiele geben. Müsste da gehe ich ganz fest von aus. Müsste ich mal recherchieren, ob das tatsächlich auch noch von Leuten, weiß ich nicht, ob Kinder heutzutage noch moderne Hörspiele hören oder ob das nur noch von den Eltern irgendwie mit dem Drei-Fragezeichen-Fable an die Kinder weitergegeben wird. Nee, also es ist jetzt, glaube ich, die Tage, vor wenigen Tagen erst ein neues Bibi Blocksberg-Hörspiel rausgekommen. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es jetzt knapp 120 Stück von Benjamin Blümchen läuft noch. Die drei Fragezeichen laufen weiterhin. Mhm. Und alle drei erscheinen auch weiterhin auf Kassette. Okay. Was man vielleicht auch nicht mehr erwarten würde, aber es ist... Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also ich habe auch noch eine relativ aktuelle drei Fragezeichen-Kassette ungehört auf meinem Nachttisch liegen, weil ich momentan einfach nicht dazu komme. Es war einiges zu tun. Da ist noch einiges. Ich hätte gedacht, dass du das Große hast, weil du so viele einzelne Teile hattest. Deine Schachtel war auch viel größer. Dabei wissen wir doch, dass es auf die Größe gar nicht ankommt. Also bei Lego-Schachteln anscheinend nicht. Jetzt habe ich euch, Familie Freemaker. Niemals! Niemals. Ich opfere mich. Ach, geh aus dem Weg. Watcher, würde ich ja sagen. Rettet euch! Ich kann ihn nicht zurücklassen, Frau! Frau? Mama! Krieg nicht mal einen Namen. Ich weiß jetzt halt einfach nicht, wie die heißen. Frau Maker. Frau Maker. Frau Freemaker. Ja, die haben irgendwie einen Namen. Blablabla, Mr. Frau Maker. Mr. Frau Maker, genau. Da müsste ich aber jetzt irgendwie versuchen, die Packung rauszukramen, um zu sehen, wie die heißen. Aber ganz zusammen kriege ich das hier nicht. Soll das denn ganz zusammengehen? Ja, das wird hier angezeigt. Man soll das angeblich... Oder sieht es nur wieder von der Perspektive so aus? Nee, guck doch, die sind exakt genau voneinander. Vielleicht ist das auch Absicht. Dass man dann also wegstellen kann vielleicht. Okay. Und weil man dann hier diese Dinger sonst vorstehen hat und so sind die halt verdeckt. Ja, genau. Vielleicht ist das die Landeposition. Ja, genau. Und dann sonst kann. Wir sind gerade alle nicht in der Kamera. Du drehst die Kamera nicht und ich bin hier oben so. Gut, also ich habe den X-Wing gerade in der Hand. Nur damit ihr es wisst. Und mir fallen gleich die Beine ab. Ach Gott. Wenn es nicht mehr geht, sagst du Bescheid, dann baue ich zu Ende und du... Nein, ich baue das. Ja? Ich möchte heute wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Ach Gott. Jetzt hättest du sonst keine Erfolgserlebnisse als Lego bauen. Jedes Mal, wenn du hier die Treppe hochgehst zu mir, ist es auch schon ein Erfolgserlebnis, dass du das überlebst. 5. Stock! Ohne Aufzug. So, aber ihr seht auf jeden Fall den Größenunterschied zwischen den beiden schon mal sehr gut, finde ich. Ich halte es mal übereinander. Hm. Das Ding ist deutlich kleiner. Also ist es auch voll okay, dass das 10 Euro weniger kostet als das. Ja, definitiv. Das kostet nämlich 40 bis 50, glaube ich. Verglichen mit dem Panzer ist das echt günstig. Mhm. Würdest du sagen, das ist 40 Euro wert? Bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich da keine Relation habe. Keine Ahnung, ich würd einfach so viel Geld nicht mehr für Lego ausgeben, weil ich gar nicht so ein Interesse an diesen Raumschiffen habe. Aber grundsätzlich, ich glaube, ich hätte mehr Spaß an den Säbelzahntiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an so Figuren mit dem Säbelzahntiger. Ich habe gerade gesehen, das kostet sogar 20 Euro mehr. Yikes. Das kostet 60 und das 40. Und ich muss sagen, bei beiden ist es mir zu viel. Also das hätte ich für 50 hätte ich gesagt, okay. Sag doch mal ein bisschen den Modellnamen, damit wir den Podcast sich ungefähr vorstellen können. Entschuldigung, ja. Also das sind von dieser Freemaker-Serie. Das, was Steffen da jetzt zusammengebaut hat, Eclipse Fighter Nummer 75145 für 39,99 und hat so ein kleines Raumschiff, so ein Jäger und dazu noch so ein kleines Hoverbike. Und daneben ist das andere aus dem Bereich, das ist der Star Scavenger 75147 für 59,99. Da sind dabei übrigens, die Familie heißt Rowan, Xander, Cordy und R0GR, Roger. Roger. Also du hast halt bei dem größeren Set, bei dem Star Scavenger, 4 Figuren und bei dem Eclipse Fighter hast du 2 Figuren. Nämlich den Sith und diesen anderen Bounty Hunter, nenne ich es jetzt einfach mal. Beide haben so einen Schussmechanismus und bewegliche Teile. Der Star Scavenger, der teurere, der hat noch ein bisschen mehr Features, du kannst Dinge auseinanderstecken, der hat noch so einen kleinen Bagger drin, aber der Eclipse Fighter, finde ich, hat ein sehr cooles Design. Ich mag das Design. Ich finde, die Konstruktion war halt zwischendurch, weil man ja vielleicht auch gar nicht wusste, woraus es hinausläuft, war die Konstruktion ein bisschen überkompliziert, gerade mit diesen Stangen, den Lochstangen da, weil es danach vollziehen konnte, was das werden soll, also dass er eben dieses Gelenk ist, was Lara gerade auch zeigt. Das ist eine coole Konstruktion, weil es halt auch so ein, früher wären die einfach steif gewesen, genau. Die einfach in eine von den beiden Positionen und wahrscheinlich in die hier. Ja, genau. Und das wäre es dann gewesen. Und was ich so ein bisschen schade finde, dass man hier halt diese Konstruktionssache so noch so stark sieht. Hier ist es ja wenigstens verdeckt, aber hier finde ich halt, in der Position siehst du halt so sehr stark diese Sachen. Genau. Diese Verbindungselemente. Ja, also. Es ist ein cooles Set und es sieht vom Design her sind die halt auch anders. Wenn man hier so die anderen Raumschiffe sich anguckt, ist es halt mal ein bisschen was anderes. In welchem Bezug stehen die jetzt zu Star Wars? Oder was im Universum spielt das jetzt? Das spielt, soweit ich weiß, in der neueren Zeit jetzt, also hier von Rey und so weiter. Okay. Wenn ich mich nicht völlig irre und spielt in demselben Universum, ist aber so ein bisschen davon ab. Oder warte mal, wie war denn das? Nee, das war nicht in dem... War da nicht so, dass sogar... Ich meine, es ging darum, das Lichtschwert, irgend so ein Master-Lichtschwert zu finden, was doch krasser ist als andere Lichtschwerter, weil es andere Lichtschwerter kaputt hauen kann. Und es kann sein, dass es doch im alten Universum spielt, weil der Imperator oder Darth Vader dann eben danach suchen will. Und diese Familie hier, diese Familie Freemaker, ist halt so ein bisschen so eine Art Schrotthändlerfamilie, die halt durch die Galaxie reist und bei großen Schlachtfeldern oder wenn halt irgendwelche Weltraumschlachten stattgefunden hat, passiert da ja auch immer viel Müll. Und das sammeln die halt ein und verwerten es wieder. Und die kommen irgendwie auf dieses Lichtschwert. Deswegen auch diese Scavenger-Geschichte. Genau. Ja. Und dieser Eclipse Fighter ist halt so ein kleiner Speeder, der so ein Verfolgungsding ist und der wohl wahrscheinlich losgeschickt wird. Ich habe die Serie leider noch nicht gesehen, weil ich ja auch keinen Fernsehanschluss habe und damit keinen Disney Channel, wo das exklusiv läuft. Und das ist zu Star Wars Rebels mehr oder weniger dazu oder ist das was eigenes? Nee, das ist was eigenes. Okay. Ist auch ein anderer Stil. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar in diesem Lego-Animationsstil gehalten. Aha. Wenn ich mich nicht ganz stark täusche. Okay, das heißt, es hat unter Umständen ist es gar nicht kanonisch, was Star Wars angeht. Es könnte sein, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass es in dem Lego Star Wars Universum ist, was ja vorher auch schon, da gab es ja so Filme, auch so kleine, dass es eher in die Richtung geht. Wer mehr dazu erfahren möchte, ihr wisst, wo die Wikipedia steht. Ja, und ich mache mich vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal schlau und dann kann ich das nochmal aller Ausführlichkeit im nächsten Stream erzählen. Ansonsten wäre das jetzt von unserer Seite erstmal alles